Herzlich willkommen zum Sylphmedia.de Podcast. Hallo und herzlich willkommen nach wie viel 100 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr. Achso, du hast ja auch ein Mikrofon. Das kann ich jetzt nochmal anmachen, ne? Du hast das Mikrofon ausgeschaltet. Eigentlich wollte ich deins auch noch ausmachen. Du wolltest hier eine technische Panne provozieren. Ja, Sabotage. Dankeschön. Ja. Wir wissen gar nicht, wer... Na, die mag ich ja. Wir wurden hier gerade mit Knabberzeug bedient. Ich bin nicht vorbereitet. Hoch die Tassen, Prost. Prost. Macht man das nicht vorher? Welche Folge? Ausgabe, warte mal, ich trinke kurz einen Schluck, dann sage ich euch, welche Folge wir haben. Ja, ich muss nämlich auch ganz ehrlich sagen, wenig Zeit und gab es nochmal eine andere Sendung? Warte mal, du kannst doch nicht einfach eine Sendung doch mit Ausreden anfangen. Doch. Mach ich jetzt einfach. Warum? Wo steht das geschrieben? Ja. Im Computerspielemuseum stand es nicht. Herzlich willkommen zur Folge Nummer... Ja, schau mal nach, siehst du? Du bist auch unvorbereitet. Doch, ich habe aber den Beitrag schon vorbereitet. Folge Nummer 22. Hier steht sogar schon demnächst im Blog Folge 22. www.sylphmedia.de/blog. Dann schreib doch mal ein Programm, was dir sagt, wann die letzte Folge war. Also mit wie vielen Tagen Abstand. Wollt ihr nur rein? Ach so. Ja, warum? Darum. Ja. Wir sind noch, uns noch gar nicht darüber klar, wie die Folge heißen wird. Wir sind noch verkatert. Genau. Ich weiß, dass es sich eine Menge getan hat in der letzten Zeit. Genau. Das ist viel passiert seit unserem letzten Podcast, der nämlich vom... Wir müssen den Pegel hochhalten. Anfang November ist. Boah. Ja. Also über einen Monat Pause. Ja, und... Ja. Mir ist es diesmal zu verdanken, dass er dieses Mal stattfindet. Genau. Ich habe jetzt mal gedrängelt. Ja, und dadurch, dass so viel angelaufen ist, denke ich, werden wir... Haben wir auch schon wieder viel vergessen. Na, ich nicht. Werden wir uns so den weihnachtlichen, silvesterlichen Sachen, denke ich, vielleicht widmen. Ja. Weil, und das kann man immer noch. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja noch, ich habe die Broschüre, ich habe noch gar nicht reingeblättert. Wir hatten ja schon ein leichtes Vorgespräch, aber das nimmt ja immer Ausmaße an. Wie lange ging das jetzt? Das ging ja schon eine Dreiviertelstunde, das Vorgespräch. Ja. Warum? Ich war ja ein bisschen im Verzug. Wir haben uns das vorgenommen, wir werden mehr Nebengeräusche einfügen. Genau. Und zwar in 3D. Das geht doch gar nicht. 3D für die Ohren? Ach. True HD. Das gibt 3D für Ohren, habe ich schon mal gesehen. Da gibt es ein Soundbeispiel. Ja. Setzt ihr Kopfhörer auf, Stereo-Kopfhörer wohlgemerkt. Und dann ist das so, als wenn dir einer die Haare schneidet, als wenn ein Friseur um dich rumläuft. Mhm. Das ist ganz cool gemacht. Ja. Ja. Kann ich leider nicht verlieren. Ein Virtual vom Food 1 Headset. Was? Holger? Julia? Nee, das ist dein Telefon. Was für ein Telefon? Nee, das ist dein Telefon. Ein Smartphone. Ah, wir haben ein Smartphone. Ich mach auf eine Nachricht, hier wartet. Ich mach's ja schon aus. Ja. Boah, ja, ich störe. Ja. Weihnachten, Silvester. Hm? Wie war dein Weihnachtsfest? Wir haben darüber uns gar nicht unterhalten. Schön und entspannt. Ja? Jedes Jahr, ich freue mich immer. Im Kreise der Familie? Ich finde es immer total schön, wenn man so erst diesen ganzen Stress hat und damit einmal ist Ruhe. Wann schön ist, entspannt. Wann, na, ich schenke kaufen, bei dir die vorbereiten Ruhe? Und so. Ja, so ein, zwei Tage vorher. Also ich besorge ja alles früher schon. Ja, also bei uns ist ja so, dass... Du läufst am 24. los. Nee, nicht Weihnachtsgeschenk holen, aber 24. ist meist der Tag, an dem wir dann den Weihnachtsbaum holen und wenn holen. Wir... Oder aufbauen, also maximal... Also im besten Fall haben wir am 24. dann schon und bauen ihn am 24. eben nur noch auf. Ja. Das ist bei uns auch so. Und dann ist ja so, findet Weihnachten immer bei uns statt, im Kreise der Familie. Nicht abwechselnd. Nee, am 25. jetzt geht's ja erst los. Am 25. fahren wir dann zum einen Teil der Familie, am 26. zum anderen Teil der Familie, am 27. zum nächsten Teil der Familie. Hm. Ja. Und dann haben wir, glaube ich, fast alle abgedeckt. Das ist bei uns nicht so. Ja. Und dann sind die, ich bin ja meist arbeiten zwischen Weihnachten und Silvester. Und beim Zahnarzt. Und ich gehe unheimlich gern zum Zahnarzt zwischen Weihnachten und Silvester, genau. Ja, du hast es durchschaut, Mensch. Ich hab's mir gemerkt. Ah, aber diesmal, schön, da haben wir gleich die erste Story am Wickel. Diesmal war es ja so gewesen, also ich habe den Termin ja im Vorfeld gemacht. Und wie ich beim Zahnarzt dann ankam, ich bin mit dem Kleinsten unserer Kinder gegangen. Ne? Hm. Die Story kennt ihr ja bestimmt schon oder noch. Ich nehme mein Kind mit, weil ich denke, dass der Zahnarzt sich dann ein bisschen zurückhält. Ja, und auf jeden Fall, keine Ahnung, diesmal konnte ich, weiß ich nicht, weil, als ich dran war, ich wollte rankommen, sowas, sagte die, wie heißt diese, die Hilfe, die vorne mal sitzt, diese, die Assistentin. Die Empfangsdame. Die Empfangsdame, Empfangsschwester. Die meinte Frau Müller zu mir, zum Diktat. Die meinte dann zu, nee, die meinte nichts zu mir. Auf einmal kam irgendwie eine andere Zahnarzthelferin angesprintet ganz schnell, hat ihr irgendwas ins Ohr geflüstert und ist wieder verschwunden. Und da meinte sie zu mir, bis dahin wusste ich noch gar nicht, dass das wegen mir gewesen ist, also ich müsste 10 Euro bezahlen, wenn ich meine Routineuntersuchung machen will, weil ich halt vom Abstand her irgendwie, der war noch nicht groß genug. Das musste mal ein halbes Jahr dazwischen liegen. Ja. Nee. Das. Ja. Ja. Und daraufhin. Ich kann es einmal im Jahr zahlen. Zahnarzt, Routineuntersuchung kannst du zweimal im Jahr kostenlos in Anspruch nehmen. Genau. Ja. Aber bei mir war das halbe Jahr noch nicht so richtig um. Ach so. Ja. Und deswegen kam ich an diesem Tag nicht dran. Ach so. Genau. Mal hast du einen Spaß. Und irgendwie muss die Zahnärztin, weil die sprach mich dann, ich bin ja dann halt mit dem kleinen Kind dann halt nur gegangen und da meinte die Ärztin zu mir, ja, ich hatte schnell noch Bescheid gesagt und so, die muss tatsächlich in ihrem Zahnarztkämmerchen, ne, die haben da mehrere, du kennst ja den Zahnarzt bestimmt, das ist so, den gehörte, das ist ja hier drüben. Ne, ich kennst bin nicht? Hinten bei Netto. Ah, okay, ich bin drüben bei Kaisers. Nein. Hat Aldi auch einen? Wahrscheinlich. Nee, und die sind ziemlich groß mittlerweile und irgendwie muss die vorne am Empfang halt mich registriert haben. Ich habe schon meine neue Krankenkassenkarte benutzt. Nein. Und in meinem Schreiben, ich habe die neue Krankenkassenkarte bekommen. Du auch schon? Ja. Ja. Ich habe zwei jetzt. Ich auch. Und in dem Schreiben stand drin, hast du es gelesen? Ich lese sowas sonst nie, aber diesmal habe ich es gemacht. Wegschmeißen. Nee. Was ist das für ein Geräusch? Warte mal. Die Identität ist sicher. Ist draußen. Bin keine ich? Panik. Bleibt ganz ruhig. Das Geräusch kommt von wir uns. Weg. Das Geräusch ist nicht in eurem Umfeld, das ist bei uns. Da steht drin, man soll sie aufheben, weil es gibt Ärzte, die wo es noch nicht funktioniert und da soll man die andere Krankenkassenkarte verwenden. Und also, deswegen bin ich hingegangen mit meiner neuen Krankenkassenkarte. Da stand aber auch, man soll die alte vernichten. Das habe ich auch. Nein, stand nie im Leben in dem Schreiben. Wegen sicherheitstechnischen Sachen wird die da entsorgt. Da stand extra drin, man soll sie aufheben. Weil noch nicht alle Ärzte technisch auch beim Zahnarzt übrigens. Und auf jeden Fall hatte ich gesagt, ich habe eine neue Krankenkassenkarte, können Sie damit was anfangen? Und da sagte sie, natürlich. Und irgendwie, ja genau, worauf ich ja gerade hinaus wollte, sie hat mich dann halt, sie hat die Karte da reingesteckt in ihr Gerätdingens und da muss das die Zahnärztin irgendwie gesehen haben bei sich. Ja. Und konnte sofort jemanden losschicken, schnell. Ne? Hm? Sie wollte mir die 10 Euro ersparen. Nee, sie wollte mir die 10 Euro ersparen. Sie dann fragte mich nämlich die diese Hilfe da, Hilfe, nicht so anfällig, bitte. Da fragt mich diese hochkompetente Empfangsdame im Zahnarztkittel, ob ich 10 Euro zahlen will für die Routineuntersuchung. Ich dachte, nicht. Ja klar, ich habe so nötig, ich stehe so drauf auf Routineuntersuchungen, deswegen zahlen wir auch dann zahle ich mal gerne 10 Euro. Ich klappe alle Zähne in der Umgebung ab, alle Zahnärzte in der Umgebung ab, um mir im Mund gucken zu lassen, weil mir so einen Spaß macht. Ja, ja, genau. Du warst auch beim Zahnarzt, auch zum Jahreswechsel? Genau, also nicht ganz. Am 19. Prost, ich muss mal noch Prost, nehmen. Genau. Plötzlich dann feststellte, meine Krankenkassenkarte ist abgelaufen, seit März. Hä, da kriegst du auch eine neue zugeschickt, oder? Ja, hast du die gekriegt und hast nicht... Keine Ahnung, wo die hin ist. Echt? Ja. Ah, diese Krankenkasse. Auf jeden Fall ist die, genau, die mit ihren ganzen Karten. Die mit ihren Karten, aber jetzt mein ist... Mein Foto ist unscharf. Echt? Ja, ist das von uns? Das Krümelmonster. Stimmt. Du hast das Krümelmonster auf die Karte gemacht? Ja, natürlich. Weil das kontrolliert ja irgendwie keiner. Ja, das war ja unsere Vermutung in einem der letzten Podcasts. Ne? Richtig. Und zwar, hast du dich schlau gemacht? Nee, habe ich nicht. Dann natürlich nicht. Ich bin nicht informiert. Du hast doch Connections. Ich auch. Ja, du auch. Ich sitze an der Quelle. Es war im letzten Podcast und zwar, der hieß ja Revolution mit falschem Passbild. Da haben wir das ja mal durchgesprochen, genau. Wie wir unsere Gesundheitskassenkarte, Gesundheitskarte heißt sie, elektronische Gesundheitskarte, EG, wie man die mit lustigen Bildern hätte gestalten können. Das klappt. Zeig, Krümelmonster. Oh, Tatsache. Da guckt man ihn nicht. Holger sieht aber aus wie du. Ja. Podcast 21. War schon ein bisschen länger her. No. Naja, am 5.11.2011, ich erinnere mich noch ganz genau und ich weiß noch, dass der Einleitungssatz war, in der heutigen norwegischen angehauchten Podcast-Episode geht es um unter anderem um Hits, politische Bildung, Facebook, CB-Funk, privates Fernsehen, Minecraft, Minecraft und Minecraft. Das war die 21. Folge. Was wohl der, kriegst du jetzt einen Spielsponsor? Der Aufmacher dieser Folge sein wird, ich weiß es nicht. Minecraft. Ja, Minecraft. Sag du bitte nochmal. Star Wars. Star Wars, ja. Ja, siehst du. Ja, wie war der Zahnarztbesuch? Ja, dann nicht erfolgreich, weil du nicht drangekommen bist. Doch, bin ich. Du bist drangekommen ohne... Ach so, ja, okay. Sie nimmt meine Karte und ich gehe schon hin und dann wurde ich aufgerufen, war fertig und dann komme ich zurück. Ah. Musstest du was machen? Nö. Nicht? Wie immer. Herzlichen Glückwunsch. Ja, es geht mir auch nicht anders. Ja. Muss sagen, freue ich mich auch. Ich laufe mal länger als ich da sitze. Okay, und diesmal bin ich ja gefahren. Bei mir war es auch so mit Nachreichen mal gewesen, bei meinem, Entschuldigung, Zahnarzt. Geht schon wieder los. Ja. Vorsatz. Vorsatz. Mein Vorsatz fürs neue Jahr. Einmal gegens Mikro klopfen. Erledigt. So, check. Nee, ich hatte auch die Karte nachgereicht. Ich weiß gar nicht warum. Nee, die wollten die da behalten, weil die irgendwie nicht lesen konnten, sagten sie. Und dann dachte ich so, ey, nicht, dass die mir jetzt irgendwelche Leistungen da abziehen, weißt du? Ich meine, ich weiß gar nicht, klappt das mit der Karte, lesen, schreiben, so? Wie IC-Karte oder wie? Ich weiß es nicht. Also so, wenn sie meine Karte haben, könnten sie doch sagen, ja, dem haben wir ja gerade den Kopf komplett ausgetauscht. Ja. Ne? Das würde ja die Krankenkasse bezahlen, ich würde ja davon nie was mitkriegen. Ja. Ne? Also was letztendlich wirklich abgerechnet wird, kriege ich nicht mit. Geld das Problem ist, genau, ich habe ja einen Tarif, wo ich abhängig davon, wie viel Leistung ich in Anspruch nehme, Geld wiederbekomme. Genau, und ich hatte die Befürchtung, dass wenn meine Krankenkassenkarte über einen Tag da bleibt, oder zwei Tage war die da, kriegst du gar nichts mehr. Dass die da irgendwie dann sagen, warte mal, jetzt haben wir dem gerade noch die Zähne in Abwesenheit geputzt, dann einmal komplett die Reihe ausgetauscht. Da hatte ich halt echt Bedenken bei dem Zahnarzt. Ne? Ja. Echt? Dann solltest du den Zahnarzt wechseln. Ich wollte gerade sagen, ist vielleicht nicht so die beste Basis, aber egal. Und auf jeden Fall hatte ich daraufhin halt meinen Kontakt, den ich habe, auch in Anspruch genommen und gesagt, den guck Kontakt, mal, den ich auch habe, den auch, wo ich du in erster Reihe sitze. Ja, wo du ganz nah dran bist. Und habe den halt darauf angesetzt, doch mal zu gucken, ob da irgendwas passiert ist an diesen zwei Tagen, abrechnungstechnisch. Aber es war sauber. Ja. War alles gut. Beim nächsten Mal. Ist auch schon ein Jahr her. Ja. Ja, so. Ist ja schön, dann war ja dein erfolgreicher. Weihnachten, war Weihnachten bei dir was Bestimmtes noch? Irgendein super tolles Geschenk, wo du jetzt sagst, oh, das muss ich euch unbedingt erzählen. Kannst du so sagen? Nee. Nee, wieder nicht bekommen dieses Jahr? Nee. Ach, letztes Jahr. Wie letztes Jahr? Dieses Jahr war noch kein Weihnachten. Ja, oh Gott. Stimmt, okay, gut. 2012. Ja, alles klar. Das Jahr, an dem die Erde untergeht. Ja, dieser Podcast ist eh zeitlos, also von daher. Okay. Ja. Was für die Nachkommenden. Ja. Okay, also dieses Jahr hast du nichts zu Weihnachten bekommen. Doch, ich habe was bekommen. Na, irgendwas, aber jetzt ist jetzt nicht so, wo du sagst, das will ich jetzt hier breittreten. Blu-ray, eine DVD, ein Album. Pornosammlung erweitert oder nein. So. Nein. Sofort nein. Ein Kompass für mein Auto. Ja. Damit ich auch immer nach Hause finde. Ein Kugelkompass? Ja. Sehr gut. Wer nicht aber weiß. Was mich ein bisschen schützt, ist halt ein bisschen träge. Ja, ein Kompass ist ein Kompass halt. Ja. Also für die, die es nicht wissen, Kugelkompass, also es gibt ja, heißt das Kompanten, die Mehrzahl? Ich habe keine Ahnung. Kompasser. es gibt ja unterschiedliche Bauweisen vom Kompass. Der eine ist ja der mit der Nadel, wie man ihn kennt, ne? Das ist so dieser Standard Wanderkompass. Und für Fahrzeuge, genau, auch in der Bootsfahrt vor allem, gibt es diesen Kugelkompass. Ja. Und genau. Da ist der. Da gibt es noch was Neueres. Ist in der Flüssigkeit lagert da die ganze Geschichte. Den elektronischen Kompass. Elektronische Kompasse oder Kompanten sind ja GPS-Geräte zum Teil auch. Ja. Die aber deine Richtung nur feststellen können, wenn du dich bewegst. Ja. Mach ich. Würde ich ja nicht so zuverlässig. Nicht so als zuverlässig. Ja, stimmt. Einstufen. Der Kompass, wie groß? Also die Kugel, wie groß ist die? Nein, zeig mir mal, ich werde es versuchen so. So groß wie das Mikro ungefähr. Na, ein bisschen größer schon. Ein kleines Bisschen. Oh, das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Das ist halt fürs Auto. Also ich habe mal wegen einem Kajak-Kompass geguckt, einen Kugelkompass, ne? Hm. Und die kosten auch ordentlich Geld. Also ja, 60 Euro gekostet. Na, das ist ein guter. Das ist sehr preiswert. Ja. Ja. Den ich gesehen habe, wäre 60 bis 90 Euro irgendwas in dem Dreh war es damals gewesen. Du willst nur Premium-Sachen, ne? Du willst schlecht, das muss nicht günstig sein. Genau. Ja. Jetzt schreibt mal die Mehrzahl. Kompass. Ja, ich muss nebenbei ein paar Notizen machen, damit ihr dann schon gequatscht. Nee, damit die die Suchmaschine mithören kann. Weil die kann ja leider keine Audio. Ach, hier, Siri, ne? Siri. Ja, ne, irgendwie mussten wir zu Apple oder zu iPhone kommen. Erzähl Siri. Werbung. Warte, ich warte immer noch auf meinem Mac. Ich habe gerade einen coolen Effekt, wenn ich ins Glas spreche. Ich warte immer noch auf meinem Mac Mini, wenn wir hier schon so viel Werbung machen. Ja, was heißt, du wartest drauf? Ja, ich dachte, ich krieg jetzt überhaupt mal einen. Wie bestellen? Ich dachte, Apple hört zu. Hier müsste das Steve Jobs von oben. Ich glaube, ja, Steve unten, Jobs. Ich weiß nicht. Steve Jobs hört schon zu, aber er hat leider nicht mehr den Zugang. Ne? Ja, der kann da, glaube ich, kann er mal machen. So einen Blitz runterschicken. Ja. Siri, was ist mit Siri? Wer ist, keine Ahnung. Irgendwas zum Quatschen. Achso, ich dachte, du wolltest was dazu sagen. Nee, das, ich kenne mich damit überhaupt nicht. Das neue iPhone 5. Ja. Achso, ich dachte, vor Steve meinst du. Genau, also das neue iPhone 5 gibt's ja gar nicht. Das ist ja das iPhone 4S. Da hat, ich kenne jemanden, der es zu Weihnachten gekriegt hat, einen riesen Augen gekriegt hat. Echt? Ja, einer unserer Zuhörer. Genau. Siri, oh, da machen wir den nächsten Podcast mit Siri. Genau. Also, weil das Interessante, damit ihr demnächst mitreden könnt, ja, wenn wenn es ums iPhone geht, Siri ist quasi von Apple. iPhone Siri hat die Möglichkeit, man kann sich mit dem Telefon unterhalten. Ach, ihr habt es ja schon in der Werbung im Fernsehen gesehen, bestimmt. Ja, macht so Fernsehwerbung drüber, oder? Okay. Das kannst du sagen, heirate mich, und dann sagt es, da solltest du nicht mal drüber nachdenken, richtigen Menschen und so. Munkelt man, dass es das kann. Genau. Also zumindest ist es so, du kannst sagen, was habe ich heute an Termin, und dann sagt das Telefon, sie haben heute keine Termine. Wie schon die letzten 15 Wochen. Sie haben eigentlich nie Termine. Ja. Ja. Eigentlich brauchen sie gar kein iPhone, sondern einen iMac und ein iPad, ein iPod. Also jetzt könnten sie mir wirklich langsam einen rüberschicken. So viel Werbung, ja, wie wir hier machen. Aber wir können ja auch irgendwas von Microsoft nennen, was Vergleichbares. Nein, Gutes. Windows Phone 7. Obwohl, nee, da ist der Support, glaube ich, für die Apps eingestellt. Ist nicht Windows komplett eingestellt? Ich weiß es nicht. Nee. Die Microsoft hat ein Update. Also die Xbox. Die einzigen Fenster, die ich aufmache, sind morgens zum Lüften mal, aber. Ja. Okay, nee, nichts gegen Windows, also nichts gegen Windows. Nicht? Nee. Ich habe Windows 7 am Laufen und ich muss sagen, ich bin echt super zufrieden. Die Microsoft Xbox 360 Konsole hat ein Update gekriegt, was dieses neue Windows 8 Oberfläche so ein bisschen ähneln soll. Ich komme da auch mal durcheinander, weißt du, erst machen sie Windows an den Jahreszahlen fest, da hast du dich dran gewöhnt, und dann denkst du auf einmal bei Windows 8, 2008 ist ja auch schon eine Weile her. Ja. Aber das ist ja gar nicht 2008 gemeint. Nee, aber irgendwie finde ich unübersichtlich, mag ich nicht. Nee? Ja. Also Windows 7 finde ich cool. Okay. Ja. Ja. Aber ich finde es auch nur cool, weil ich es habe. Also, Spider-Man cool. Hätte ich Windows Vista, würde ich wahrscheinlich Windows Vista cool finden. Obwohl, nee, Windows Vista kann man, glaube ich, gar nicht cool finden. Das Lego-Raumschiff hat er jetzt mitgenommen. Ach so, okay, Weihnachten. Genau, der, sage ich jetzt, der Leo? Wolltest du nicht Kind 1 und 2 sein? Naja, ich trenne da ja. Ja, also das größere Kind der beiden Kinder. Kind 1. Hat quasi Kind 1, hat ein Star Wars Raumschiff bekommen, wo dem Holger schon die Hände und Augen feucht geworden sind. Genau, jetzt schläft er, ne? Jetzt hast du es mal nicht gesehen, kannst mal anfassen. Du kannst gerne zum Spielen vorbeikommen, ist überhaupt kein Problem. Ich bring mein Raumschiff mit, hast von Halo. Ja, ich habe gesehen, Halo hat eine Menge Spielzeug, also ich war ja ein Toys R Us gewesen, weil ich bin ja indirekt der Weihnachtsmann. Ach so. Oh. Für die das mal hören. Mist, jetzt müssen wir, das sollten wir vielleicht in die Beschreibung reinschreiben, dass alle Leute, die an Weihnachtsmann glauben, diesen Podcast nicht hören. Wir piepen's weg. Nee, hier wird nichts zensiert. Was? Eigentlich reicht es, wenn wir die Sendung auf explicit setzen, also rüde Sprache. Ja. Sagt man das so? Na, explicit ist böse. Explizit halt, also da ist Content drin, der für Kinder auch nicht geeignet ist. Ja. Ja, die Weihnachtsmann-Geschichte zum Beispiel. Also, liebe Kinder, die ihr das hören dürft, der echte Weihnachtsmann sind eure Eltern. Geht mal ins Wohnzimmer. Ja, googelt mal, genau. Ja, nee, das Raumschiff, das Lego-Raumschiff. Das Millennium Fighter. Den Millennium Fighter. Fighter. Ja. Der ist nicht Fighter. Holger, ich sage nur, ich habe dich nicht leiser gedreht. Ich bin Nerd. Ich habe dich nicht leiser gedreht. Du musst das Mikro drehen. Hast du keinen elektronischen Arm? Nein, ich komme wieder ran. Ich wollte das gleiche was kriegen. Ja, klopfen wir nochmal ordentlich. Ja. Versuch mal, übrigens, sprich du mal. Das ist die erste Ausgabe ohne Halbstundenglas. Sprich du mal in die Bierflasche rein. Hallo. Nein, am Mikrofon. Ja. Okay. Was soll ich denn sagen? Weihnachtsgeschenke. Weihnachtsgeschenke. Der Millennium Falke. Genau, das hast du vorhin schon gefragt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, wenn ihr in Toys R Us seid, diese große Kiste mit diesem. Ach. Das UFO. Ja, das komische Auto. Wir haben gesagt, also er hat sich das gewünscht. Weißt du, was ich mir wünsche? Ja. Es gibt von Star Wars den Sternzerstörer. Sternzerstörer. Ist das der, den du vor der Sendung schon erzählt hast? Genau. Gut, dann dürfen die Zuhörer das natürlich auch erfahren. Ich nehme zwei. Der Sternzerstörer, wie heißt er denn? Imperialer Sternzerstörer. Imperialer Sternzerstörer. Oder irgendwie so, keine Ahnung. Die genau. Star Wars Fuzzis, ey. Du hast keine Ahnung, ey. Du Trekkie. Star Wars Lego. Guck doch bei Amazon. Da habe ich ihn nämlich drin gesehen. Imperial. Amazon bezahlt uns leider noch nicht und aus diesem Grund werden wir natürlich nicht darauf hinweisen, dass man es bei Amazon bekommt. Gibt's bestimmt auch bei Aldi. Sternen. Ich mach das über Google. Echt nicht. Dann kommst du trotzdem bei Amazon. Oh, der ist teurer. Ich habe mich ja um eine Ziffer geirrt. Also ich kann mal sagen, der hat 3104 Bauteile und kostet sage und also der kostet. Hier, super Sternzerstörer, 385 Euro. Das ist der kleine, da gibt's noch eine kleine Version voll, die hast du da wohl jetzt gerade. Chopping. Der kostet hier 2600 Euro. Echt? Ja. Okay, warte. Und ich komme und vor Weihnachten, glaube ich, stand der sogar bei 3000. Mein Tablet-Computer von Apple macht so komische Sachen gerade. Shopping, da ist es doch. Shopping. Das ist er hier. Das ist der kleine, sagst du. Also, wir haben den, der war nicht ganz so teuer. Das ist er. Lego Star Wars. Das ist die 130. Wir kriegen auch nichts von Lego. 130 ist die Nummer. Pass mal auf, wir verlinken das, die 130 Lego Amazon Link. Wir verlinken das einfach mal und ihr könnt ihn dann da kaufen und könnt euch darüber freuen. Ja. Genau, und direkt an mich schicken. Bestellen. Klick. René fertig. Gibt hier zum Ende der Sendung noch seine Adresse durch und dann genau, einfach bei Lieferadresse die Adresse bei uns aus dem Impressum angeben und Rechnungsanschrift gebt eure eigene an, dann passt das. Super. Hat 4x5 Sterne Bewertung gekriegt. Und dann basteln wir ihn hier in der Sendung. Genau. Und ihr könnt live dabei sein. Im Webcam, ne? Ja. Genau. Was habe ich von dir gesagt bei Minecraft? Dein Bauprojekt? Zeitraffer. Zeitraffer? Nee, das machen wir live. Da machen wir eine Sendung draus, okay. Solange wir auch brauchen. Und das Publikum kann, also die Zuhörer können entscheiden, welches Teil wir als nächstes enden. Genau. Call-in-mäßig. So. Ihr sagt jetzt, welches Teil wir nehmen sollen und wo wir es hinstecken sollen. Ihr habt ja sogar auch noch den billigen. Wir haben den billigen. Millennium Falcon. 120 Euro gekostet. Sind ja Peanuts. Also der Leo. Da steht Gebrauch drin. Ja, da hat den wohl schon einer zusammengebaut und wollte ihn nicht mehr haben. Was? Zwei Angebote für 3700 Euro? Ach so, verrückt, wa? Das Teil, was quasi unser großes Kind bekommen hat, den gibt's auch noch für 10-mal so viel. Ach Quatsch, das ist ja 20-mal so viel. Ja, da hat er wohl Pech gehabt, dieses Weihnachten. Den nehmen wir natürlich auch entgegen. Da war er wohl nicht lieb gewesen. Ja. Ja, genau. Also gut, dann haben wir das geklärt. Also was hattest du nochmal bekommen? Kompass. Der Holger hat unter anderem einen Kompass bekommen. Genau. Unser großes Kind. Kind 1, Leo, hat ein, wie heißt das Teil? Der Millennium Falcon. Den Millennium Falcon bekommen, aber den billigen wohlgemerkt, für 129 genau. Euro. Nur. Ohne Han Solo. Ah, nee. Das ist scheiße, jetzt bin ich ja denn. Julia, hast du irgendwas Tolles bekommen? Genau. Neues Objektiv oder so? Sag bitte das Geschenk, was ich dir geschenkt habe. Ach so, ja. Ah, ja. Coole Sache, witzige Sache. Julia hat eine Geldzählmaschine. Nee, das ist ein Geldsortierer und Zähler. Macht ihr auch Scheine? Du kannst auch Scheine, die Scheine gibt man immer mir. Nee, der macht Stücken nur. Also machst du, kippst du Münzen oben rein, drückst einen Knopf, dann dreht sich da irgendwas drin und dann füllen sich links und rechts die Röhren. Und hab das der, Geilste... Der fährt doch da unten, der fährt doch jeden Tag bei euch durch die Wohnung, oder nicht? Die Geldzählmaschine fährt jeden Tag durch die Wohnung, ja. Dann ist die Geldsammelmaschine. Julia, kannst du uns den mal ganz kurz zeigen? Ich muss Holger unbedingt zeigen, wie man das Geld dann entnimmt. Das hat so ein chemisches Ambiente. Das ist... Julia, also ich werde es versuchen für euch zu beschreiben. Also ihr müsst euch vorstellen, gleich nach R2D2. Das ist ein zylinderförmiger Kasten. Warte mal, stopp, bevor du machst, ich schreibe mir auf Link. Geld sortiere. Und er zählt Geld! Die Stücken. Was zählt der? Die Stücken. Der sagt dir dann, da sind 15 Euro hast du jetzt da reingeschüttet. In 10 Cent Münzen. Oder in 1 und 2 was er durcheinander rein. So, pass auf. Jetzt. Entnehmen Sie. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein senkrechter Zylinder. Er sieht aus wie R2D2. Sieht aus wie R2D2, macht nur so eine Geräusche. Und im unteren Bereich sind Glasröhren, die sind beschriftet mit 1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, alles was so gibt. Alles was gibt, alles. Alles? 10 Euro Münzen? Nee, bis 1 Euro oder bis 2 Euro. Guck mal, du hast es da auf deiner Seite. 5 Cent, 20 Cent, 1 Euro. Und jetzt. Also, ich mach mal ganz kurz, ich mach mal on. Der Kaffee ist fertig. Wartet, stopp. Wie stopp? Der Mixer, das ist genau. Der Geldvernichter. Das ist das Geräusch, wenn das Ding sich dreht. Und jetzt kommt der Hammer. Jetzt hat er das Geld da einsortiert in die Röhren. Das wir machen Sinn. Ihn aus. Und jetzt drücken wir Tilt. Ding, ding, ding, ding, ding. Wow. Awesome. Hilfe. Die Röhren kommen an der Seite senkrecht so rausgefahren. Wie in so einem Chemielabor. Und dann kann man die Röhre entnehmen und kann das Geld dann drehen. Und dann guckt man hier aufs Display und sieht, wie viel Gesamt... 22:19 und 17 Sekunden. 18. Und hier kann man prüfen machen und dann siehst du, wie viele Münzen hier durchgelaufen sind und wie viel das in Euro gesamt sind. Scheiß die Wand an. Ja, das ist der Hammer. Also, ihr bekommt einen Amazon-Link unter www.zilfmedia.de. Welche Nummer hat der? Was, welche? Ach so, nee, keine Ahnung. Lego hat doch immer Nummern gehabt für so. Wie lange halt ist die Akkulaufzeit? Keine Ahnung. Die Akku-Auslaufzeit ist ganz schnell, die haben wir nämlich auf dem Tisch. Ja, da kann man sogar Strom ranmachen. Netzteil. Ja so, einziges Manko, die Preise sind nicht, also die Münzen sind nicht sortiert, weil hier ganz außen ist 2 Euro, dann kommt ja, naja, das ist aber, fälschungssicher. Nee, das liegt daran, wie die Maschine funktioniert. Und zwar, wenn dir auffällt, werden die Münzen größer. Und das Ding ist so gebaut, dass die Münzen hier durchgeschleust werden und wenn sie gesiebt. Ins erste, genau, die werden gesiebt, wenn du so willst. Wenn sie ins erste reinpassen, fallen sie da rein, wenn sie zweite reinpassen, fallen sie da rein. Deswegen sind die kleinen Münzen am Anfang und die großen am Ende. Deswegen ist auch die 10-Cent-Münze vor der 5-Cent-Münze. Oh. Ja. Julia, du hast uns das Gerät jetzt schön präsentiert. Kannst du es uns wieder abnehmen? Hast keinen Platz. Genau. Ja, das war Julias Weihnachtsgeschenk. Ja. Ich habe dieses Jahr wirklich nichts bekommen. Ich habe mein Weihnachtsgeschenk, ich habe Marvel-Comic bekommen, das lese ich euch jetzt komplett vor. Okay. Welches? Von wem? Ausgabe? Erscheinungsdatum? Ich habe zwei Erstausgabe bekommen. Ausgabe von Spider-Man. Nee, nee. Ich nehme ja mal kontinuierlich die Hefte. Ich glaube, ich bin jetzt bei 2008. Die sind dann immer so als Paperback gebunden. Man nennt diese Dinge auch Trades. Also wie Handel. Das war ein Nerd. Ja, ich weiß. Oh, der Rotwein ist heute gut. Baller drin, wissen, ja? Ah, oh, total. Soll ich dir sagen, warum? Warum? Weil es hier immer ganz schön warm bei euch ist. Ach so. Deshalb. Können wir die Heizung ein bisschen bitte runterdrehen einmal? Oder können wir das Fenster aufmachen? Ein paar Stunden. Nee, lass mal. Julia hat ja hier Schal und so. Nee, den Schal hat sie nur zur Deko um. Ach so. Zur Deko zu. Ja. Nein, lass mal. Also für die unter euch, die den Podcast jetzt wirklich zeitnah hören, ja, wir haben im Moment 23,7 Grad. Oh, jetzt ist ja wirklich warm. Ist ja fast 24. möchtest du die Temperaturen für die nächsten Tage ansagen? Für die Wetterfrau? Also, dann sag ich's. Also morgen 80% Regenwahrscheinlichkeit, was quasi heute ist, der Tag, an dem der Podcast erscheint. Höchsttemperatur 6 heute? Grad. Heute ist... Die Uhrzeit habe ich mal vorgelesen. Also ich fand eben. Das Gerät, das klingt doch falsch, das ist ein Geldzähler und keine Uhr. Und die Zeitansage. Es ist 22:17 Uhr. Ich muss ins Bett. Guten nächsten Nacht. Punkt. Nehmen wir eigentlich auf? Ja. Okay. Echt, jetzt wird es langsam ein bisschen lahm. Wir können ein bisschen ruhiger werden. Kriegen wir ja voll die Kritik, ihr könnt's, ich wette mit dir. Wieso? Was denn? Dass wir nicht zum Punkt kommen. Und hier. Wir haben, also unser dass Thema. Wir dusselig rumquatschen. Unser ja, genau, aber. Unser Thema war gewesen, wir erzählen von unseren Weihnachtsgeschenken. Nee, aber mal ganz ehrlich, also wenn du was anderes in diesem Podcast erwartest, dann hörst du Radio. Radio. Okay, alles klar, dann machen wir jetzt, gut. Dann machen 87, wir es, ja. Alles klar, Holger, wir machen jetzt, wie du willst. Nein. www.blogzilfmedia.de. Hä? www.blogzilfmedia.de. Das geht gar nicht. So kritikfähig, die Adresse ist falsch. www.zilfmedia.de/blog. Das Wetter. Morgen werden am Vormittag zwischen 5 bis 3 Grad bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 60%. Am Nachmittag ändert sich da nichts dran. Und auch am Abend werden wir mit denselben Temperaturen und derselben Regenwahrscheinlichkeit leben müssen. Am übermorgigen Tag zum Beispiel, wird es stimmt denn die Angaben? Ein bisschen wärmer. Da haben wir nämlich 6 Grad maximal. In der Wohnstube. 4 Grad, wohlgemerkt aber im Bereich Berlin. Ich habe gerade von der... Man merkt, dass du bei diesem einen Sender gearbeitet hast. Bei welchem? Der das Wetter angesagt hat? Auch. Ja. Da aber den ganzen Tag fast nur Nachrichten und Dokumentationen laufen. Ach so, du meinst den Sender? Ja, ohne Rechnung. Hoffentlich bezahlt. Ach, das ist ja eine Rechnung von uns an jemand anders. Warum liegt die hier? Warum ist das alles durchgestrichen? Hätte die nicht rausgehen müssen zum Kunden? Ach nee, Julia hat manchmal ihren Großzügigen, dann nimmt sie halt die Rechnung und statt die rauszuschicken, streicht sie einfach durch, was drin draufsteht. Ja. Und sagt dann, passt schon. Was denn? Nix. Sind es viele Euros? Nee, also ich habe nicht auf die Euros geguckt. Ich möchte mal meinen, hier liegt eine ganze Menge Geld auf dem Tisch. In durchgestrichenen Rechnungen. Im Zählautomaten. Ja. Okay, nee, das Wetter, das ist unser Weihnachtsgeschenk gewesen. Das ist, was wir uns selber gemacht haben, eine Wetterstation. Weil, was ich nicht wusste, ist, dass es ein Funksignal gibt, deutschlandweit, wo die Wetterdaten drin enthalten sind, ja. Für die nächsten 7 Tage. Was hat das Gerät gekostet? Euros. Soll ich dir was sagen? Ja. Da gibt's eine App für. Ja, ich weiß, die Daten sind tatsächlich von Wetter Home. Von Wetter Online. Die Verpackung liegt hinter dir. Ja, wetter.com wollte ich gerade sagen. Oder ist es wetter.com? Kannst du mir die Verpackung mal bitte rübergeben? Das Ding hier? Ja, genau. Wetter Online. Wetter Online? Oder? Wetter Direkt. Wetter Direkt? Sag mal her. Nee, da steht so ein Scheiß kostet. Nein, das ist kein Scheiß. Nein, nee, das Temperaturen für die nächsten Tage. Wetter Online steht hier. Deutsche Wetterdaten für 50 Regionen von Wetter Online. Wusstest du, dass hier ein Funksignal durch die Gegend schwirrt, was das enthält? Da schwirrt so einiges durch die Luft. Nee, ich war sehr erstaunt, weil ich wollte es auch noch mal recherchieren, weil ich darüber wetterdirekt.com, ne? Ich wollte mal einen Bericht drüber machen. Siehst du, jetzt steht's ja sogar drauf, die Webadresse, brauche ich gar nicht suchen. Ja, okay. Der WD-6000. Der WD-6000. Wir haben den neuen WD-6000 uns zu Weihnachten gegönnt. Dann guck ich mal bei meinem Lieblingsversandhaus, was das Ding kostet. Kann ich dir auch so sagen, zwischen 80 und 90 Euro. Warum machst du denn erst ein Geheimnis draus? Habe ich doch gar nicht. Euros hast du gesagt. Kannst du, Ich glaube, ich werde hier gleich raus. Ach, Julia hört nicht. Das Bier nehme ich mit. Das Bier wegnehmen bitte mal. Und die 60 Cent nicht. Und die Heizung wieder hochdrehen. Genau. Wir müssen, immer wenn Heuer müssen wir hier frieren und dann ist auf einmal Bier weg, weil hier keiner trinkt. Ja. Ist übrigens von der Sommerparty noch. Ja. Nein, alles gut, Heuer. Alles gut. Ja, mir wird schon ganz komisch. Okay, Weihnachten. Gibst du Weihnachten noch irgendwas zu sagen, außer dass es sehr schön war, der Weihnachtsmann ich war. Ich hab mir auch selbst was geschenkt. Was hast du dir geschenkt? Das hat aber bis 10 Euro gekostet. War ein Schnäpschen. Boah, da brauchst du nicht sagen. Das war ein Schnäpschen von meinem Lieblingsversandhaus. Ein Schnäpschen. Ja. Ein Schnäpschen. DJ Hero. Du meinst ein Schnäppchen? Ja. Schnäpschen. Schnäppchen. Schnäpschen. Du hast Schnäpschen gesagt. Ich weiß. Ja. Für 10 Euro, ganz schön teuer, ein Schnäpschen für 10 Euro. Ja. War wohl die große Flasche gewesen. DJ Hero, sagt DJ Hero, was? Ja, natürlich sagt mir das was. So. Da habe ich gerade bei Google Plus nicht so tolle Sachen drüber gelesen, weil man, das kann man jetzt wohl sehr preiswert schießen, muss nicht so gelaufen sein. Für 10 Euro. 10 nee, Euro ist ja schon sehr preiswert, der stimmt. Ja. Die Playlist ist ein bisschen komisch. Also mag ich nicht so, aber Geschmackssache. Oh. Sind das bekannte Musikstücke, ja? Hm? Sag mal Beispiele. Jackson 5. Kenn ich nicht. Doch. Black Eyed Peas. Cool. Cool. Ah, Black Eyed Peas. David Guetta. Cool, cool, cool. David wer? Guetta, wie heißt der? Guetta? Der Violinist? Nee, der. Dieser komische DJ da oder so. Ach, was ja kostenlos war, Mann. Ah, hier. Ja. Hä? Ja. Keine Ahnung. Wollen wir uns das mal komplett anhören? Nee. Ja, muss der GEMA zahlen. Ja. Machen wir doch. Ach nee, machen wir. Ach nee, wir müssen dazwischen quatschen, ne? Dann glaube ich auch. Nee, ach, Märchen. 30 Sekunden Einspieler? Ja, auch Märchen. Auch Märchen. Habe ich okay. auch nachgefragt, das nicht. Herricht und Preil, DVD. Ja, was? Herricht und Preil. Kennst du die? Nö. DDR-Comedian, so. DDR? Was ist das? Comedian. Deutsche nee, Dackelrennbahn. Nee, nie gehört. Nee? Lustig? Ja, ich finde die cool. Mhm. Und dadurch, dass er bei YouTube immer schnell wieder entfernt wird, wegen Rechten und so. Ja, hast du dir gekauft. Wegen Rechten. Aber, jetzt ja. musst du mal dazu sagen, dass ohne YouTube hättest du es nie gekauft. Doch. Ah. Weil es jedes Jahr zu Silvester entfernt. Also bei mir ist das anders. Bei mir ist es so, ohne YouTube hätte ich viele Sachen nicht gekauft. Ja. Jetzt gibt's eine App für deinen Liebe Browser. GEMA. Einigt euch endlich mit Google. Mit YouTube, Mann. Ja, Google ist doch YouTube. Das ist doch alles eins. Ja? Ja, natürlich. Mit YouTube. Das müsstest du aber schon gemerkt haben, wenn du dich jetzt mit deinem Google-Account einloggst, hast du automatisch bei YouTube. Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an. Genau. Dabei kennen die doch. Man hat doch immer bei Google. Ja, eben. Ja. Und Google Plus auch. Julia, ich sehe schon, du bist sehr Google Plus aktiv. Nee, ich habe eher ein schlechtes Gewissen, weil ich so wenig da aktiv bin mittlerweile. Echt? Ja. Ja, weil hier, wie heißt der andere da? Ach ja, wir müssen ja keinen Namen nennen. Wer? Die posten immer ganz schön viel. Wer postet die bei Google? Die Minecraft-Gruppe. Ach so, ja, ja. Unglaublich viel. Echt, ist das viel? Ich krieg das nicht mit, weil ich habe, also ich bin in 200 Kreisen und, also in 203 Kreisen und da... Das fängt ja schon an wie bei Twitter. Ja, bei Twitter, wie viele Follower habe ich da eigentlich? Ich habe da aufgehört, weil... Echt, ich lese gelegentlich noch. Also ich poste auch noch bei Twitter, ja, mit deinem FB hinten dran und so. Ja, weil ich möchte natürlich, dass die Leute bei Facebook nicht dumm sterben, ne? Es gibt ja tatsächlich Leute, die bei Facebook sind. Ach, Holger, du ja auch. Warte nee, sag mal, wo bist du aktiver, bei Facebook oder bei... Ja, bei Facebook. Weißt du, was ich an Facebook blöd finde? Na, ich habe zum ersten Mal nicht scheiße gesagt. Obwohl ich scheiße finde. Und zwar, dass man, ich habe bei Facebook, irgendjemand hat neulich einen coolen Link da gepostet. Und, Virus. Ja? Virus. Nee, und ich wollte ihn ich wollte ihn mir für später merken, aber es geht irgendwie bei Facebook alles nicht. Ich muss ihn sofort lesen oder er ist weg. Na, mach doch. Er ist doch scheiße. Bist du ja sofort. Nee, habe ich keine Zeit für. Ach. Aber hier für deine Einspielerchen und so. Mit deinem neuen Paddle to the Metal. Paddle to the Metal. Nee, da habe ich doch auch keine Zeit für. Weißt du, Facebook und weißt du, wie ich das immer mache? Ja. In Safari öffnen und dann lese ich später. Ja, ist doch kacke, wenn das so angedacht ist. Warum kann ich einfach einen Stern dran machen und sagen, hier, lese ich später, gut ist. Ein Stern. Ja, egal, finde ich blöd. Okay, ich finde Sony blöd. Wer wisst mir alle schon, was, Sony? Hm? Ja, Sony ist aber auch blöd. Nee, was findet an Sony blöd? Ich finde Sony cool. Ah, so, die, weiß nicht. Also ich habe zum Beispiel schlechte Erfahrungen gemacht mit Speicherkarten und so Quatsch. Warum? Weil wenn man die nicht von Sony kauft, dann ist mir nicht garantiert, dass die auch funktionieren mit Sony-Produkten. Da war ich mal sehr, sehr, sehr, sehr entsetzt, ja, als sich folgender Vorfall ereignet hat. War das irgendwas mit dem Fernseher? Ja. Und der Sony-Kamera? Und zwar, ich bin mit einer Sony-Kamera an einen Sony-Fernseher gegangen und der Sony-Fernseher war nicht in der Lage. Nein. Ja, dieses Video, was mit der Sony-Kamera aufgenommen wurde, abzuspielen. Nein. Und ich habe einen Fernseher. Ja, hast du nicht gerade was von Sony und Sony erzählt? Ja, das war bei jemand anders. Ich habe die Sony-Kamera genommen und habe sie in den Sony-Fernseher geschlossen. Eine teure Sony-Kamera, ein teurer Sony-Fernseher. Achso, ich dachte, ein billiger Sony-Fernseher. Ja. Und ich habe hier einen billigen Fernseher. Nee, ich habe hier, was und ist das? Und der kann das. Philips, ja. Und der kann das. Are you kidding me? Würde man jetzt sagen, ja. Ja. Sony verschenkt unsere Daten. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht schön. Ich auch nicht. Also ich finde Sony schon cool. Also ich war sehr Sony-loyal. Die PlayStation Portable, cool. Sony-Kameras waren immer cool. Nightshot hatte keine andere Kamera außer die Sony-Kamera. PlayStation ist cool, wenn man sie hat. Ich hab eine. Ja. Aber die PlayStation ist cool. Wenn man sie hat? Oder der sie hat, ist cool. Nee, nur beides, die, ne? Naja, ja, ja. Ach komm, ein bisschen cool bin ich schon. Ja, ja. Julia verlässt ihn schon, weil wir schon lustig quatschen. Sony Rant. Schau ich mir auf? Rant? Ja, ranten, rumranten. Nee, mit R-A-N-T. Also, um jetzt mal hier weiter Trademark-Dropping zu machen, ich habe ja das Langscheid-Wörterbuch runtergeladen. Mann, als machst du endlich mal Ordner, ey. Ich habe jetzt 11 Seiten auf 3 gequetscht. Ja, jetzt musst du mir mal sagen, ich habe gerade auf dem iPad geschoben, bis ich auf der Seite war, wo die App war, die ich gesucht habe. Da bist du ja schneller, wenn du einmal drückst und zur Seite schiebst und einen Suchbegriff eingibst. Ja, na und, wollte ich aber nicht. Und jetzt suche ich mal das Wort Rant. Apple, da müsst ihr was machen. Rant? Ja, also Apple, eure Produkte, da müsst ihr echt was tun. Da müsst ihr mal jemanden anstellen, der sich... Ja, schickt mir einen. Der sich da ein bisschen kümmert. Rant. Also. Was ist denn der neue Schiff? Rant heißt... eine Schimpfkanonade loslassen. Ah ja. Warte mal, wie wird Rant eigentlich ausgesprochen, richtig? Du erzählst ja irgendwas. Achso, warte mal, hier. Ich weiß es immer bei Foren. Muss hier nicht erschrecken. Ah, warte, ich nehme... Rant. Rant. It's Rant, not Rant. Was ist das denn für eine App? Rant. Nee, Ups. Oh. Oh. Shit. Vokabelkarte hinzugefügt. Das ist meine Crash-App. Wie, was ist deine Crash-App? Ja, ich hab dich gestört, dein Netz. Hier. Ich wollte gerade Think You schreiben. Warte. Gibt's nicht. Finden. Diese App soll normalerweise 30 Euro kosten. Mann. What do I think? Hang out. Ja. Alles klar. Okay. Genau. Ja. Sony. Nee, So, Weihnachten abgehakt? Weihnachten abgehakt. Gut. Silvester. Silvester. Ich sag nur 40. Nee, Weihnachten. Weihnachten, okay, zurück vom Fall. Ritual. 40. Ritual, was? Gab's die ganze Ich bin immer gemütlich ein Trinken gegangen. Du bist ein Trinken gegangen? Ja. Wie? Jedes Jahr. Ich seit 6 Jahren. Wo gehst du dann ein Trinken? Also. In der Standardbar. Ja, ah, ja. In der, why not, genau. Ne? Why not? Nee. Nee. Ja, das war's mal. Ja, genau. Ja, ja okay, alles klar. Okay. Achso, du wolltest den Namen nicht sagen. Okay. Das weiß ich warum nicht. Ne? Wie heißt Vegas Cocktailbar. Ach so, Vegas? Da bin ich zu finden. Kommt mich doch mal besuchen. Zu Weihnachten. Wenn ihr einen Holger sucht, wenn ihr Weihnachten den Holger sucht, der hängt in der Vegas Cocktailbar. Genau. In irgendeinem der Sofa. Gegenüber vom Arbeitsamt. Stimmt. Das ist gegenüber vom Arbeitsamt. Ja. Ja. Okay, erledigt. Und, ja. Also, oh, es war richtig voll. Echt? Es ist unglaublich voll. Als Leute ohne Familie. Ich muss das erste Mal an der Bar sitzen. Am Anfang. Siehst du, Julias Onkel ist ja Bürgermeister und Kneipenbesitzer. Ja? Das muss ich sagen. Ja. Ist schön. Ist was? Und auf jeden Fall, Wo? In Görlitz? Nee. Nee, und auf jeden Fall, der macht zu Weihnachten wohl immer für alle ohne Familie. Ja. Die können dann vorbeikommen und dann können wir mit einer Kneipe eintrinken. Cool. Ja. Für low. Das weiß ich nicht. Bestimmt nicht. Ja, ich komme jetzt immer dahin zu Weihnachten. Ja, da musst du erstmal hinkommen. Also doch in Görlitz. Ja, sie heißt nicht Wovereit mit Nachnamen. Also in Berlin kann es nicht sein. Ja. Ja. Genau. Okay, Silvester. Ich überlege, ob ich zu deiner Kneipe noch was fragen will. Na, frag mal. Was macht ihr da? Trinkt ihr einen? Wie viel gibt man so im Schnitt in der Kneipe eigentlich aus? Das ist ja unterschiedlich, oder? Liegt so bei irgendwas 10, 15, 20 Euro so. Ja, nur so ein Kinobesuch. Aber und dann so einen ganzen Abend, so 5 Stunden. Ja. Also 5 Stunden ist wahrscheinlich übertrieben. Man geht da hin, so auf 4, Szene. 4, 5 Stunden. Hm. Hm? Ach, schon unglaublich, ne, wie lange man sich dann in so einer Lokalität aufhält. Ja. Auch echt. Ist angenehm. Nee, mir ist es nämlich aufgefallen beim Casino-Besuch, ne, wo ich denke, das ist ja fast ein... Das hab ich voll verschwitzt. Ja, was ist denn los? Warum warst du nicht dabei? Ich war... Ja, keine Geld. Also, ich hab's echt voll verschwitzt irgendwie. Ich dachte ich, cool. Wollt's immer mal machen? Und dann aber wir machen Business ist, aber es ist nicht mit Automaten, oder? Oh, wie du willst. Wie du willst. Ich wollte ja hier Texas Hold'em, so. Also, ja, jetzt kommt der Haken. Jetzt, pass auf, jetzt kommt der Haken. Also, es ist so, du hast gesagt, mit 20 Euro bin ich dabei. Mit 20 Euro kannst du locker Casino-Automaten alles machen. Ja, auch wenn du pokern willst, läuft's wie folgt ab. Der Zehnfache. Jemand, den wir bei hatten, Der wollte halt unbedingt auch mal pokern, ne? Ja. Und der hat sich beim Roulette halt auf 40 Euro irgendwie erspielt und ist damit dann am Pokertisch gegangen. Ach so, und hat dann nochmal richtig, hat das irgendwie nochmal, glaube ich, verdoppelt. Ich habe einen Beitrag drüber geschrieben, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Ja. Ja. Man muss aber dazu sagen, es ist die Ausnahme, ne? Also es ist jetzt nicht. Glücksspiel macht süchtig und erst ab 18. Glücksspiel macht nicht nur süchtig. Explizit. Es müsste heißen, Glücksspiel macht pleite. Der ist gut, dem muss ich mal sagen. Glücksspiel macht pleite. Du hast oder Stich, dein Spiel macht was? Hab Zitatebuch ich? Oder so. Pleite. Da schreibe ich es aber sauber rein. Ach so, hier krakelt so nicht so rein. Ich kann es nicht lesen. Ich auch nicht. Aber ist egal. Hör ich den Podcast halt nochmal. Ja. Glücksspiel macht pleite. Ja, nee, also du kannst nicht davon ausgehen, dass du da mit Geld rausgehst, ne? Also von den Leuten, die wir waren, sind zwei nur mit Geld rausgegangen. Ja. Das war ich. Und halt, also ich bin, irgendwann schmeiß dich raus. Darfst du einen Film? Nee. Blackjack Karten zählen. Ja, ich fand witzig, wir haben ja noch keinen Podcast drüber gemacht, oder? Haben wir noch nicht drüber gesprochen, Podcast. Casino? Über Casino, nee. Ich glaube vor Ewigkeiten. Nee, aber nicht über den letzten Besuch. War das da, wo von Marien die Freundin arbeitet? Das ist das Casino. Das ist am Potsdamer Platz in Berlin-Mitte. Vielleicht war sie sogar da. Wie sieht denn die aus? Ich kenne die. Blond und hübsch? Ja, ich habe den Namen schon so ein bisschen verraten. Ja, ich weiß, wie sie heißt. Ja, ich kenne die. Ich weiß, wie sie heißt. Ach so. Ja, aber nee, habe ich nicht gesehen. Die hätte ich erkannt. Ach so. War nicht da. Okay. Nee, es ist so, was witzig war, da war so eine Gruppe von Jugendlichen, stimmt nicht? Da war eine Gruppe von Leuten so in deinem Alter, also Twens. Und witzig war gewesen, die haben die ganze Zeit auf die Roulette-Anzeige geguckt und haben mir mal geschaut, ah, da war jetzt zehnmal hintereinander rot, wie die Bekloppten an den Tisch gestürmt, haben schwarz. Auf schwarz gesetzt, ne? Möp, möp. Natürlich, ja, so funktioniert Roulette, ne? Also dem Roulette-Tisch ist das scheißegal, ob das schon zehnmal rot hat oder neunmal rot, ne? Ja, aber für die hat es sich gefühlt, das ist wahrscheinlich immer so angefühlt, als wenn es tatsächlich so ist, dass dann, jetzt muss er schwarz kommen. Ey, wenn jetzt, das kann ja nicht sein, dass er zehnmal rot kommt, dann muss er irgendwann mal schwarz kommen. Nee, elfmal. Ja, das hätte ich, wahrscheinlich hätte man ihnen sagen sollen, nach 12 Mal erst. Der wechselt erst nach 12. Die 13. Ja. Nee, ich habe immer am Roulette-Tisch gestanden und habe mich dann aufgeregt und habe gesagt, ja. Roulette-Tisch oder Computer? Nee, am richtigen Roulette-Tisch. Ah. Also das mag ich nicht am Automaten. Also, wenn ich auch nicht, ich am Computer spielen. Nee, dann habe ich mich mal aufgeregt, habe gesagt, ja, wenn der Croupier hier ständig falsch auf die Bremse tritt. Ja. Müsst ihr mal drauf achten. Er zuckte nochmal so komisch mit der Schulter. Genau, der hat gesagt, ich bremse nicht vor den nächsten. Ja. Wie viel bist du rausgehen? Also reinjagen und rausgehen. Das ist schon ein bisschen länger her. Naja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber dadurch, also entweder ihr geht jetzt selber auf www.silfmedia.de/blog und guckt nach. War das nicht noch irgendwas mit Strich IP und so? Oder? Ne? Oder ich guck halt jetzt mal schnell für euch. Was ist der Sternzerstörer? Der Sternzerstörer. ich weiß es nicht mehr. Also im Beitrag steht es drin, ich suche mal nebenbei ein bisschen, ja, also wie gesagt, wenn ihr so affin seid, so Glücksspiel zu machen, dann geht am besten nicht hin. Ja. Ich habe mal noch eine Frage, mal so ein zwischendurch. So. Batterie und Akku ist noch, Batterie und Speicher ist da noch gut, oder? Also Batterie in jedem Fall, weil ich habe gar keine drin. Nein, das stimmt. Mit Strom. Vernetzt. Mit Strom, nein. Spielabend im Casino, 15. Dezember. Und jetzt gucken wir mal, wie bing, viel. Bing, bing, bing. Also, hast du so ein Pokerchip mitgenommen? Natürlich, wieder mal. Also ich nehme, jetzt kommst du jetzt richtig liebe rein. Liebe Spielbank Berlin, ich beichte, aber ich habe mich vorher mit dem Croupier unterhalten. Ich gesagt, nehme. Einer ist in Ordnung. Ich nehme wirklich jedes Mal, also ich lüge jetzt einfach mal. Ich muss es nebulös gestalten, verstehst du? Eigentlich ist das ja so. Eine ganze Handvoll Chips nimmt immer. Nee, so als Andenken immer ein, ne? Und beim letzten Mal habe ich einen 2-Euro-Chip mitgenommen, diesmal einen 5-Euro-Chip. Ich habe überlegt, ob ich den 10er auch mitnehme, aber dann wäre ich mit noch weniger Geld rausgegangen. Ja. Also bei mir war es so. Also du nimmst immer deinen Gewinn dafür. Dann. Genau. Ich habe einen Chip. Komisch, so ein Stück Plastik ist mehr wert wie so eine echte Euro-Münze, aber. Ich bin mit 39 Euro rausgegangen und glaube ich, wir hatten diesmal 50 Euro jedem gegeben. Ja. Das war ja ganz witzig. Wir sind ins. Hatte ich wirklich noch nicht erzählt? Ey. Hast du ja verloren. Hallo? Hast du verloren. Geht's noch? Soll ich dir mal, warte, ich erklär's dir mal. Minus und Minus ist Plus, ne? Also wir sind ins. Genau. Du hast ein Dispo, sie ist ein Dispo. Wir haben das Plus. Wir sind halt ins Casino gegangen. Ja. Einer von uns, der musste halt, wir waren 6 Leute, ja, der musste bei McDonald's immer bezahlen. Das war ganz witzig, weil irgendwie, du bist an die Kasse gegangen, hast gesagt, so hier, der hinten zahlt für uns alle und dann so 6 Leute ihre Bestellung abgegeben, ne? Und der musste bezahlen. Flashmob. Und dann sind wir ins Casino reingekommen und dann war, das war mein Part gewesen. Dann musste ich halt, habe ich in die Hosentasche gefasst, habe das Geld rausgeholt und habe jeden von den 6 Leuten Fuffi in die Hand gedrückt. Ne? Ja. Und ja, aber guck mal, ich 50 bin Cent. Mit 50 Euro. Ich bin mit 39 Euro rausgegangen. Das heißt, der Abend hat mich 11 Euro gekostet. Wir waren 5 Stunden oder so da, haben Mordsgaudi gehabt. Krieg ich auch 50 Euro? Bist ja nicht dabei gewesen. Ich komm mit. Beim nächsten Mal bezahlt wieder immer selber. Ach, das ist ja kein Quatsch. Was denn? Ohne Scheiß. Julia. Julia. Wer hat den Leuten beim Casino-Roulette spielen die 50 Euro in die Hand gedrückt? Ja. Und jetzt erzähl mal den genauen Fakt irgendwie. Ja? Siehst du, dass er da hakt? Nein, nee, es ist ja so, wir verdienen nebenbei so ein bisschen Geld. Mit dem Minecraft-Server, den es ja nicht gibt, war. Genau. wir machen in Papier. Und das Geld, was dabei rumkommt, das sammeln wir halt so über mehrere Jahre. In Papier? Ach so. Ja. Wir sammeln Papier? Ja. Ja. Ey, Papier ist Gold wert. Ja, steht hier drauf. Kannst du den Zettel, wenn du ihn vollgeschrieben hast, trotzdem hier lassen? Ja. Kannst du das vorher abtippen? Die Adresse und so? Jeder Zettel ist hier irgendwie Geld wert. Nee, wir sammeln halt Papier. Und dafür kriegen wir Kohle. Oh, die Decke biegt sich schon. Das darf ich leider nicht sagen, weil sonst der Vermieter uns den Vertrag kündigt. Ich glaube, ich weiß. Hä? Den einen Fahrer da, ne? Hä, den Fahrer? Nee, also wir sammeln, hast du nicht gesehen, ich habe hier Kisten um die Ecke stehen und da sammeln wir, nee, wir heben. Ich hab die Taschen, die Räubertaschen vor der Tür sehen. Die Räubertaschen? Von Julia. Was er aus dem Auto geholt hat. Ach so, ja. Warst du da mit einem Strumpf unterwegs auf Kopf? Nee, und auf jeden Fall das Papier, was wir halt so über Jahre sammeln, bringen wir dann so in einem großen Transporter, wenn es genug ist, hin und dann kriegen wir halt Kohle dafür. Und das, einen glatzköpfigen davon, Fahrer? Ja, davon gehen wir halt alle 2 Jahre mal irgendwie ins Casino. Deswegen und zwischendurch gehen wir auch mal so. 2008. Welche Werbung? Ich denke, ein glatzköpfiger Fahrer. Ja, aber was mit dem großen Auto. Ja, ja, ja, ja. Ja. Und Werbung? Ja, ich denke, der fährt die auch durch die Gegend. Ach so, nee, das ist jetzt falsch kombiniert. Ja, das ist falsch kombiniert. Ja. Ich bin ja kein Sherlock Holmes. Genau, so läuft das auf jeden Fall, genau. Ja, richtig. Und das heißt, ich habe, also ich sag mal so, der Großteil hat eben verloren. Ja. Ich habe, wenn du so willst, 11 Euro verloren, aber letztendlich hat der Abend mich 11 Euro gekostet, was ich einen super Preis finde. Ja. Und genau, wie lange habt ihr gemacht? Verloren. 5 oder 6 Stunden. Also wir waren, ja, ich weiß gar nicht, um 4 raus oder zu Hause, ich weiß nicht. Boah. Ja, wir sind immer sehr lange. Das halte ich gar nicht aus. Ach doch, das hält man durch. Ich nicht. Bin ich mir so irgendwie. Ja, genau. Ja. So, ja, wir sind Silvester. Bei einer Stunde. Silvester. Ich hab's gewusst, ey. Ich hab das ganze Buch voll mit Kram. Aber Silvester habe ich wieder gleich. Ich hab so ein kleines buntes Buch mit Bildern. Ja, Holger, ich sehe echt schwarz dafür. Ich hat ja Zeit. Na, mal gucken, aber ich wollte ja sowieso nochmal mit dir denn, weil du wolltest ja auch noch mal hin. Ja, ja, Computerspielmuseum, hm? Genau. Ich habe mir eine Kuchenform mitgenommen. Eine Kuchenform? Du hast gepostet, ne? Ja. Ja, ich habe gesehen, auch die ganzen Fotos. Ich habe es mir angeguckt. Silvester. Ja. Wo hast du Silvester gefeiert, hier im Umfeld? Ja, mal zwei bei meiner Freundin. Ah, so, okay, du warst gar nicht hier in diesem... hier. Na, hier im Umfeld. Achso, Nummer 2 ist ja um die Ecke. Um die Ecke, da läuft man aber nicht eben so hin von hier. Ich bin von dort aus nach Hause gelaufen. Echt jetzt? Ohne Quatsch. Echt jetzt? Ja. Du musst besoffen gewesen sein. Leicht angetrunken. Leicht angetrunken, ja. Ja, 40 sage ich, ne, habe ich schon gesagt, 40. Was meinst du, was die 40 bedeutet im Zusammenhang mit Silvester? Dein Alter? Nee. So, Heuer, raussetze. Ja, komm, nimm die Brezel noch mit, die esse ich sowieso nicht. Und das Bier. Und das Bier, 60 Cent, lass dich hier. Jetzt muss ich langsam zu den anonymen Alkoholiker. Obwohl mit meiner Rechnung. Nee, 40 Euro. Nee, 40 Kilo. Ist ja verrückt. Ja. Ich nicht. Ey, feier dann. Dieses Jahr feier ich mit euch. 40 Kilo Silvester Knallzeug. Für wie viele Euro? Knallzeug gesagt. Muss ich ja nicht unbedingt sagen. Doch. Ich habe vielleicht auch was. Kann man ja selber mal ausprobieren, was sowas kostet. Ja, also ja. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe damit nichts zu tun. Ich würde es nicht bezahlen, ich würde es auch nicht so viel kaufen. Weil 40 Kilo Silvesterfeuerwerk bedeutet über eine Stunde Beleuchtung. Na, die Beleuchtung sowieso schon. Ja. Wobei man sagen muss, das sind halt zum Großteil dann wirklich Batterien. Ja. Und Raketenknaller natürlich gar nicht, weil Knaller sind da aus dem Alter ist man irgendwann noch raus. Ich war auf dem Arnsfelder Werk. Das war ein Ausblick. Das glaube ich. Hast du unser Zeug gesehen, was wir abgefeuert haben? Ja, bestimmt. Hm? Ich glaube, ich sogar auf Video. 40 Meter Effekthöhe, 30 Sekunden. Das war bestimmt. Eine Batterie. Habe ich bestimmt mal gesehen. Ja. Jetzt, wenn es ehrlich war das für euch ein Schnäppchen, ja? Keine Ahnung. Muss nicht so sagen. Nach der Sendung. Hm? Weil, wie gesagt. Okay. Entspricht nicht meinen, also würde ich nicht machen. Okay, gut. Weiter. Ich wollte nicht. Alleine? Gefeiert? Na, im Standard, also im so, kleinen hier, Kreis, genau, im Freundeskreis. Genau. Und, ja, ging so. Also, ich mag ja Silvester mal sehr ruhig. Ja. Also ruhig, nicht im Sinne von der Lautstärke, sondern im Sinne von der Runde, also es muss nicht so groß sein. Ja. Und am besten sind Homepartys. Aber es waren, genau. Aber es waren irgendwie, wie viel Paare waren da gewesen? Drei, vier? Vier, glaube ich. Mit Kindern. Ja, mit Kindern. Full House. Mhm. Wie ich sehe, hängen die Gitarren noch. Wieso? Ja. Warum sollten die jetzt nicht mehr hängen? Kindern und so ist ja doch manchmal Bambule. Nee, war nicht bei uns. Ach so. War nicht bei uns, wir haben nicht bei uns gefeiert. Ach so. Wir haben drüben gefeiert. Und ja, auf jeden Fall, ich hatte ein sehr interessantes Ereignis, was wir hier auch im Podcast schon mal besprochen haben. Die Stange hatte ich gebissen. Nee. Das Kamelien hatte ich gewissen. Nee, und zwar, du erinnerst dich an die Podcast-Ausgabe mit den natürlich. Ängsten? Ängste, ja. Was war meine große Angst? Das weiß ich nicht mehr. Echt? Das weißt du nicht mehr? Nee, das macht mich jetzt traurig. Ja. Hm. Ihr kriegst einen Keks. Warum hat Julia hier eigentlich Brezeln angestellt, wenn die Ekel ist? Das knuspert. Achso. Ich habe da noch meinen Kaugummi. Ich glaube, die sabotiert den Podcast heimlich. Die macht so nämlich immer, die sorgt immer dafür, dass das Vorgespräch irgendwie 3 Stunden dauert. Irgendwie komischerweise sabotieren alle den Podcast, außer du. Ja, ich sitze hier mal, mache hier meinen technischen Test. Ja, und klopfst. Nee, doch. Ich habe einmal, das war ein guter Vorsatz für dieses Jahr. Mein Vorsatz. Nee, pro Podcast. Nee, das war mit Vorsatz dieses Jahr. Dieses Jahr ist mit Vorsatz. Okay. Nee, und auf jeden Fall, oder Hauptsätze und Nebensätze. Irgendwas mit Fahrkarten, kann das sein? Du hast Angst, wenn du was vergisst. Ich habe Angst vor Fahrkarten. Oh. Nein. Die andere Geschichte war das mit der Toilette, dass ich mich als Kind mal in einer Toilette vermeintlich eingesperrt habe. Also mit deinem Chuck Norris-Tritt. Das war die Azubi-Geschichte, genau. Dann ist es mir ja schon zweimal im Leben passiert, dass ich mich in einer Toilette eingesperrt habe. Den Podcast verlinken wir. Da könnt ihr unter... Hatte ich die Adresse schon genannt? Ach, diesen Podcast verlinken wir. Genau, das war ja mit dir Ängste und Neurose, also dieser Podcast. Mal. Ja, genau, also das Problem war, dass ich mich... www.silvmedia.de/blog. Also wir verlinken das nochmal in den Shownotes zu diesem Podcast und da könnt ihr dann euch den Podcast nochmal anhören und dann im Detail die Toilettengeschichte erfahren und warum der Holger nicht gern links abbiegt. Links? Ja. Ja, genau. Und auf jeden Fall hatte ich... Ich dachte vor dem Knallen, ich wusste, dass es länger dauert, 40 Kilo, ist ja nicht in 2 Minuten abgebrannt. Gehst du mal vorher noch auf die Toilette und alle waren sie weg. Wie ich raus wollte, hat sich der Schlüssel nicht mehr bewegt und ich stand in der Toilette. Und ich dachte, es kann nicht sein, ey. 1984 oder wann das war, passiert jetzt nochmal. Nee, 84 war es nicht, es war später. Das Buch heißt 86, ne? Das war irgendwann Mitte der 80er. Ja. Ich habe Mitte der 80er auf der Raststätte nochmal durchlebt. Und diesmal war ich schlauer. Ich habe die Tür gezogen, aber auch dann ging sie nicht auf. Ja. Also, ja. Und jemand von draußen fragte, ist alles okay? Ich sage, naja, ich schieb mal einen Schlüssel unten durch. Kannst du mal gucken, ob du von draußen aufschließen kannst? Und es ging von draußen aufzuschließen. Lass mich raten, es war eine Schiebetür. Ja, eine Klapptür nach oben. Nein. Ein Rolltor. Ich war gar nicht auf der Toilette, ich war im Kühlschrank. Bleiosilierten von Indiana Jones. Ja. Genau. Hast auf jeden Fall habe ich dadurch. Nee, was? Indiana Jones? Ja. Nee, habe ich nicht gesehen. Am vierten Teil einer Atomexplosion im bleiosilierten Kühlschrank überlebt. Naja, Indiana Jones ist ja auch der kleine Bruder von MacGyver. Genau. Wie schreibt man. Nee. Wie viele Ds kommen in der Melodie, in dem Titelsong von Indiana Jones vor? 87. Genau. Nee, auf jeden Fall, ja, ich habe dadurch eine Viertelstunde des Feuerwerks wahrscheinlich verpasst, aber wir standen trotzdem bis weit nach eins noch unten und haben so für uns Feuerwerk gemacht. Ja. Ist ja keiner mehr da gewesen, der noch geguckt hat. Ja. Und wir haben alles weggeräumt. Ich nicht. Wir haben alles weggeräumt. Ich hatte ein Lichtschwert dabei. Ein Lichtschwert? Ich hab die das fanden jetzt Leute toll. Und, das war praktisch. Ich war doch damals auf diesem Erntefest und gleich angedüdelt. Du warst am Erntefest gleich angedüdelt? Genau. Apropos, und eine Freundin von mir und der Verkäufer haben mir so ein 7 Euro Billigschrott-Lichtschwert angedreht. Kriegt man wahrscheinlich für 1,60 Euro bei Toys R Us. Ja, auf jeden Fall war es aber ganz praktisch, weil dort oben auf dem Berg waren so viele Leute. Da habe ich gesagt, pass auf, wir lassen das Lichtschwert an, schmeißen es auf den Boden, wie so ein Knicklicht, sag ich mal. Ja. Und immer, wenn ich meine Batterien auf diesem Berg angezündet habe, wusste ich immer wieder, wo ich zurückrennen musste. Ach so. Ich dachte, du hast gesagt, der Korken ist immer verkehrt rum, weil wenn man ihn rauszieht, ist er oben unten breiter als oben. Nein. Ja. Ich dachte, du bist Amok gelaufen mit dem Lichtschwert auf dem Ahrensfelder Berg. Ist mein Wasser, ja. Ich trinke sowas nicht. Ich wollte bei Trinken mich nicht waschen. So, ja. Also. Ja. War cool. Ja. Wie lange habt ihr gemacht? Ich war um 5 zu Hause. Ja, aber wir sind ja dann kurz entschlossen bei unserer Silvesterparty geblieben und haben da geschlafen. Hm? Und wir waren um 4 fertig. Und ich bin um 10 aufgestanden und da war haben alle noch geschlafen. Ich lag nur im Bett. Und wir haben um 12 oder so gefrühstückt und sind um 18 Uhr, also wir haben so Brunch frühstückmäßig liegend auf der Couch. Ja. Und sind um 18 Uhr haben wir dann ist ein Kater, ja. Abendbrot gegessen? Nee, gar nicht. Dadurch, dass ich ja eine Stunde unten gestanden habe und geknallt habe, weißt du, trinkst ein Glas Sekt und dann stürmst du runter, um ein Feuerwerk zu machen. Ja. Ja, wenn du dann aber erst um 1 hochkommst, dann oder nach 1, dann ist jetzt mit Trinken auch nicht mehr so viel. Nicht? Nö. Ich konnte mich zusammenreißen. Also ich habe getrunken, was getrunken, aber ich kann mich an jede Einzelheit erinnern. Ja, ich auch. Also das konnte ich bis jetzt immer. Weil ich war gut, also ich war leicht angedüdelt. Oder auch ein bisschen mehr. Nach Hause gelaufen, Schluck Wasser getrunken, mache ich ja dann jetzt immer. Mhm. Und dann, also kein Kopfschmerz nächstes Jahr, ich war bloß einfach voll schlapp. Ich war zu Silvester vor vielen Jahren mal bei dir zu Hause gewesen, als du mir noch bis zur Schulter gingst. War das unten noch im Keller? Nee, das war bei euch oben in der Wohnung, weil ich erinnere mich ganz genau, dass mir irgendjemand einmal zwischen die Beine geschoben hat. Ja. Und zwar hatte mal jetzt kleiner Ausflug in den Alkohol. Jetzt nichts Peinliches. Nee, ich glaube, du durftest ja noch gar nicht trinken, du warst noch viel zu jung. Ich war auch noch relativ, ich war schon, also du warst noch viel zu jung zum Trinken und ich war schon so alt, dass ich trinken durfte. Ach so. Und die Sache war die gewesen, ein Freund hatte was mitgebracht, was selbstgebranntes. Das war sehr hochprozentig, aber es hatte keinen Fusel. Ja. Das Problem war eben, die Leute hatten alle mitgekriegt, dass es selbstgebrannter ist und hatten halt Angst, dass da irgendwelche schlimmen Sachen passieren. Ja. Aber ich hatte am nächsten Tag keinen Kater. Weil auf jeden kein Fall. Fusel. Genau. Weil schlechter Alkohol, da ist man am nächsten Tag immer wirklich ein Kater, aber von... Hatte ich noch nie. Hast du noch nie? Dann trinkst du wahrscheinlich den richtigen Alkohol. Wobei wir euch nicht dazu anregen wollen, Alkohol zu trinken. Aber ich... Alkohol macht dumm. Wenn ich zum Beispiel gut angedudelt bin, habe ich ja keinen Durst mehr. Dann ich nach Hause. Wunderbar. Ja, das war 2011. Ja. Und dann war 2001. Der 1. Januar ist ja mal so der echt genialste Tag im Jahr, finde ich. Weil da ist nichts. Richtig ruhig, wa? Ja. Keine Auto unterwegs. Ja, auch so für mich selber auch. Ja. Also bei uns ist das 1. Januar mal so, dass da wirklich nichts passiert. Ja. Dass da wirklich Ruhe. Ich habe mir die Haare schneiden lassen. Ich habe mich schon gewundert. Ja. Aerodynamisch. Wie aerodynamisch. Ich habe noch eine Stufe länger gelassen, weil wird ja doch kalt draußen. Hm. Alle sagen, der Winter ist vorbei. Ja, also, mal ganz ehrlich, ich kann mich erinnern, letztes Jahr hat der gesamte Dezember geschneit. Ja. Zumindest steht so in meinem Tagebuch. Ja, ohne Scheiß. Da steht, am 31. Dezember steht, es hat den ganzen Dezember geschneit. Ja, ohne Scheiß. Ja. Schön. Nee, aber dieses Jahr fand ich schon den Hammer. Also so, Weihnachten, warm. Überhaupt gar nicht die Weihnachtsstimmung. Also dass du wirklich rumläufst, als wäre irgendwie Frühjahr oder was. Und ja, Silvester, Silvester war es kurzzeitig wirklich echt arschkalt gewesen. Also gerade so, doch, also ich kann mich erinnern, wir sind... Ich muss gar nicht sagen, ich habe nicht einmal gefroren. Echt, aber wir sind also eine Runde gelaufen. Na gut, Frauen frieren ja immer mal öfter. Wir sind eine Runde gelaufen mit den Kindern halt, so vor, so gegen 10 vielleicht. Hm. Und da hatte ich die Mütze vergessen. Und das fand ich schon sehr unangenehm. Deswegen habe ich eigentlich auch immer eine Kapuze. Ja, mit Klamotten, eine Jacke oder Pullover. Ja, nee, das ist mir nur aufgefallen, weil tagsüber fand ich es eigentlich so okay und abends fand ich schon recht kalt. Also ja, aber dann am nächsten Morgen und beim Knallen so dachte ich, oh, Winter, wo bist du? Ja. Ja. Ja, komm. Also jetzt wird's kalt, ansonsten winkt's endlich. Also warte mal, wenn wir mal kurz die Temperaturen mal hier, da steht 30% Regenwahrscheinlichkeit bei 2 bis 7 Grad. Was ist denn das für ein Tag? Mittwoch. Das ist doch warm, wir haben Winter, da muss dann null oder irgendwas stehen. Heute tagsüber kalt. Echt, tagsüber bin ich ja in geschlossenen Räumlichkeiten. Ja, siehst du. Arbeitst du im Freien? Mal so. Hm? Aber wenn ich eine Woche gehe, jetzt habe ich sie noch. Du brauchst. Ja. Hast du gute Vorsätze fürs neue Jahr? Dass ich mir nichts vornehme. Das ist mein guter Vorsatz. Das ist vielleicht ein guter Trick, weil das klappt ja mal nicht mit den Vorsätzen. Dann nimmst du dir dieses Jahr vielleicht doch was vor. Ja. Und sonst so? Ja, alles gut. Nee. Was noch? Was gibt's so Neues an Instrumenten? Ja, also das musikalisch müssen wir auch am Leben halten. Instrumententechnisch gibt's eigentlich nichts. Nur Zubehör. Ich hatte ja zu Weihnachten ein Loop-Pedal bekommen, was ganz cool ist, was echt Spaß macht. Ein Schleifenpedal. Genau. Also es ist im Prinzip, also ein Looper ist ein Gerät, wo man eine Soundquelle reinschleust. Ne? Gitarre, Mikrofon, was auch immer. Oder Menschen, die ins Glas sprechen. Und dann kommt witzig, oder Menschen, die ins Glas sprechen, dann ist ganz cool, du drückst dann einen Knopf und dann läuft das Ding, was du reingesprochen hast, in Schleife. Und du kannst was Neues aufsprechen. Und dann drückst du wieder einen Knopf und dann läuft das zusammen in Schleife. Ja. Hm. Also mit ein bisschen musikalischem Verständnis kann man sich jetzt vorstellen, was ich meine. Ein Schleifenpedal. Fuchs geht durch den Fall. Ne? Du hast es ja vorhin gehört. Ich hab's gehört, ja. Kurz angespielt. Ich hab mich vom Hocker gehauen. Ja. Du hast ja, lass uns mal, du warst ja im Computerspielmuseum. Ach, jetzt willst du doch darauf. Ja, na, oder? Ich kann ja mal gucken, ob ich noch was Kurzes, hast du noch was Kürzeres, dann können wir uns mit dem Computerspielmuseum mal in Ruhe beschäftigen. Wenn du auch mal da warst. Ach so, oder so, ja. Ich guck mal in mein Notizbuch. Wir haben uns ja so ein bisschen angeschissen, Kumpel und ich. Wir wollten ja erst den Dienstag hin. Hä, was sagst du? Wir haben uns ein bisschen, Klipper. Wir haben uns da erst so ein bisschen angemeiert. Warum? Weil das Computerspielmuseum am Dienstag geschlossen hat. Dienstag Ruhetag, also, ja. Ach, dich verdammt, jetzt waren wir endlich da. Dann ist es auch noch zu. Ja, aber Gott sei Dank haben wir es ja noch hingekriegt. Und ja, kann man sich mal angucken, wenn man sich dafür interessiert. War auf jeden Fall gut besucht. Das glaube ich. Ja, und garantiert so einen Altersschnitt, ne? Nee, gemischt. Ach. Na gut, lass also, uns. Also großteils natürlich mein Alter. Na? Jünger und so, aber. Also N-Twen. Ich spreche kein Europäisch. Nee, also ein Ende-Twen. Also 20er, Ende 20er. Also. Ja. Ja, dann lass uns das nochmal, wenn du sagst, lass mal nochmal in Ruhe, dann machen wir das eine der folgenden Sendungen. Vielleicht war ich bis dahin auch mal da gewesen. Ich habe nämlich gerade noch eine Story, die so Silvester-Neujahr sich abgespielt hat. Mhm. Wir sitzen das erste Wochenende nach Silvester auf der Couch. Bitte nicht krümeln, der Staubsauger fährt heute nicht mehr. Warum nicht? Nee, wir sitzen auf der Couch und gucken Tatort wie jeden Sonntag. Ja. Und plötzlich schließt es an unserer Wohnungstür. Also anders war es. Jetzt habe ich die Spannung schon kaputt gemacht. Wir sitzen auf der Couch und gucken, auf einmal sagt Julia, hörst du das auch? Ich sage, was? Dann machst du den Ton weg. Und dann hören wir ein Schließen an unserer Wohnungstür. Da schließt jemand an unserer Wohnungstür. Ja. Und wir waren ja alle zu Hause. Wie schließen? Da schließt mit dem Schlüssel. Schließt jemand, hat versucht, jemand mit dem Schlüssel an unserer Wohnungstür aufzuschließen. Ach so. Ja. Mit 3,8 im Turm. Es war, das war, der zweite Januar, genau. Und oh, ich bin dann gleich, am zweiten auch noch. Ja, ja. Ich bin dann gleich zur Tür gestürmt, ne? Und ja. Guck durchs Schlüsselloch. Und in dem Moment höre ich nur, wie, also ich erkenne wahrscheinlich der über uns, wenn ich das richtig gesehen habe, der sich wegdreht und sagt, ah, falsche Tür, und dann hochgeht, ne? Ja. Aber war schon echt ein komisches Gefühl, weißt du, wenn du auf der Couch sitzt und dann hörst, dass jemand an der Wohnungstür schließt. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ich hab gleich, hab gedacht, hier, wo ist die Keule? Jetzt schließt euch immer ein, ja. Nee, also wenn man Kinder hat, schließt man sowieso ab, weil man hat ja mal die Geschichten gehört, dass Kinder alleine die Tür aufmachen in der Nacht und dann auf einmal verschwinden. So. Ja. Was natürlich abschließend ist für die Feuerwehr, obwohl es wurscht, die treten die Tür eh ein. Im Notfall. Die haben dann einen Schlüssel für die Stadt. Genau. Ja. Hm? Ja, war schon sehr, gruselig gewesen. Also. Hat er eine Eishockey-Maske aufgehabt? Komischerweise ja. Und so ein komisches, langes Ding in der Hand, ne? Und ein rot-weißes T-Shirt. Mhm. Wobei das Rot sah aus, als wenn das nicht auf das T-Shirt gehört. ja. Was für ein Stift nutzt du denn eigentlich? Das sieht so winzig aus. Ja, genau. Ich habe doch, kommt noch ein Beitrag drüber. Ich habe doch so einen speziellen... Du hast doch, haben wir doch schon ausgetauscht bei der letzten Feierlichkeit. Habe ich dir doch den Kugelschreiber gezeigt, den ich verwende, oder? Ja, den habe ich doch auch. Nein, hast du nicht. Also ich habe einen ähnlichen. Du hast einen ähnlichen und ähnlich sorgt dafür, dass er größer ist. Stimmt, ich habe ja auch den Stift in der Luxusvariante. Ja, aber ist ja blöd, wenn er größer ist. So. Gestörter. Das ist aber nicht der Stift, warum kriegst das ist du da drin? Was? Wie kriegst du das jetzt da rein? Ich streiche das durch, worüber wir gesprochen haben. Ja. Hm? Kennst du das Computerspiel Portal? Natürlich. Findest du gut? War sehr cool. Ja. Vielleicht können wir darüber kurz sprechen. Können wir machen. Wenn du, da kennst du dich ja auch mit aus, weil ich finde das Konzept super interessant. Ja, genau. Und es hat, macht auch richtig viel Spaß, weil die, kannst du ja sagen. Weil das ist ein Rätselspiel. Genau. Nee, jetzt, ich will, also, ich finde das Spiel super genial, ja. Ich habe mir einige Videos angeguckt. Ich habe mir einige Videos angeguckt. Ich wollte nur gerade das Konzept mal erklären, weil ich das so den Hammer finde. Das ist auch schon ein älterer Eintrag, ne, aus deinem Buch. Ist schon älter. Das hatten wir schon mal das Thema. Ja, wir hatten noch mal, ich hatte es mir mal angeguckt daraufhin. Genau. Ja. Und zwar, dass die Idee hinter dem Spiel ist, damit ihr euch das vorstellen könnt, stellt euch vor, ihr seid in einem Raum und ihr werft jetzt an eine Wand eine Öffnung. Ne, das ist jetzt eine Öffnung in der Wand, quasi als Eingang. Ja, und jetzt könnt ihr irgendwo an irgendeiner anderen Wand den Ausgang machen, ne? Nehmen wir mal an, ihr macht den Eingang euch gegenüber an der Wand, ja, seht euch jetzt mal in einem Raum stehend und ihr macht den Ausgang hinter euch, dann geht ihr quasi in die Wand rein und kommt an der Wand hinter euch wieder raus. Und witzig wird das, wenn man jetzt zum Beispiel den Eingang vor sich an der Wand macht und dann den Ausgang an der Decke. Mhm. Ja, dann geht man halt in die Wand rein und fällt aus einmal aus der Decke raus. Genau. Und jetzt ist das Spiel noch gespickt mit Sachen wie Trampolinen und so. So schnell wieder reingehst, kommst du auch wieder raus. Genau, mit Trampolinen und so Geschichten. Ne? Genau. Und ich habe Videos gesehen, ich hätte echt heulen können vor Lachen, weil... das hat richtig Spaß gemacht. Wenn Leute da, also der eine halt in so ein Portal reingeht und der andere dann anfängt hier das Gegenportal in irgendwelchen Stellen zu machen und du fliegst so durch die Gegend und verlierst halt echt die Übersicht, weil das ist schon komisch, wenn du in eine... wenn du aus der waagerechten irgendwo reingehst und auf einmal in der senkrechten dich befindest. Also das fand ich schon echt cool. Hm? Ja, ein super geniales Spiel. Da kann ich euch empfehlen, guckt da euch mal so ein paar sogenannte Let's Plays an. Also das sind Videos, wo Leute das Spiel spielen. Das ist irgendwie so ein neuer Begriff, weil ich habe damals immer nach Gameplay-Videos geguckt. Ach so, okay. Deswegen Let's Play. Also LP werden die meist auch abgekürzt, Let's Play. Ja. Fand ich, also Longplay. Fand ich eine Longplay, genau. ja, fand ich. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Fand ich sehr genial, genau. Und da kann ich euch besonders empfehlen, also für die, die da noch tiefer einsteigen wollen und vielleicht auch dem Englischen mächtig sind, schaut mal nach Gude. Ich weiß gar nicht, wird da geschrieben. G-U-U-D-E. Und guckt da mal Gude und Portal bei YouTube. Das ist, die machen es so als Serie. Das heißt, also das heißt, so heißt jemand. Der Typ heißt so, genau. Und das Witzige ist, dass die halt dabei auch noch ein bisschen eintrinken und so. Und die sind halt auch so schon super witzig drauf, die beiden, die spielen das zu zweit und die ärgern sich halt dann auch zwischendrin so gegenseitig genau, und so. Genau, zweit, das war so witzig. Ja, also super, finde ich ein super geniales Spiel, ist ein super geniales Denkspiel auch, also das hätte ich auch gar nicht gedacht, dass es da jetzt so Spiele auf dem Markt gibt, die das so ein bisschen fördern. Fand ich gut. Wobei ja die meisten Rätsel kriegt man zwar schnell, also einigermaßen schnell, wenn man ein bisschen pfiffig ist, aber manche haben es echt in sich. Also die Sache ist die, man muss halt zu einem, muss halt zu einem Ausgang kommen, ne? Und das mit Hilfe dieser Portale, die man in die Wände schießen kann, die kann man halt auch nicht überall hinschießen, diese Portale. Genau. Ja, und dann muss man schon manchmal ganz schön überlegen, ne? Genau. Ja, sehr, sehr witzig. Manchmal muss man sogar mit seinem Partner, wenn man zu zweit spielt, auch noch kombinieren. Oh. Das heißt, dann stehen insgesamt 4 Tore zur Verfügung. Ja, genau. Wovon du 1 kombinieren kannst. Genau. Ja. Ist es nicht Portal 2 sogar? Ja, genau. Das ist der zweite Teil. Genau. Was kostet ein Spiel eigentlich? Gibt es das für alle Plattformen? Steam hat ja jetzt irgendwie ein Angebot, also Steam Online-Plattform zum Downloaden. Also Steam ist so eine, da lädst du dir ein Programm quasi auf deinen Computer und dann kann man sich darüber Spiele kaufen, die auch, wie ich gesehen habe, immer recht preiswert sind. Genau, und da gab es Steam mal für 1 oder 2 Tage kostenlos. Für Mac und PC. Da gab es Portal kostenlos? Den ersten. Also, okay, als Aktion wahrscheinlich, um genau, jetzt weiter rauskam. Genau, da war, glaube ich, das erste Mal, dass das Steam auf dem Mac installierbar war. Und da gab es den kostenlos. Genau. Aber ich weiß jetzt nicht, was es jetzt kostet, aber die haben zurzeit ein paar Schnäppchen. Was kostet so im Schnitt Steam? Nicht Steam. Ja, ich sag mal, neu 60 Euro und also Portal, nicht mehr. Also für die Konsolen, für PC dann 45 oder so. Aber es ist schon älter, das Spiel, und deshalb, ich schätze mal, 10, 15 Euro höchstens. Ja. Also ich muss sagen, ich bin ja nicht so der Computerspiele-Freak, aber ich finde dieses Spiel Minecraft. Zusammen, genau, also abgesehen von Minecraft, ich finde dieses Spielen zusammen über das Internet finde ich echt cool. Ja. Also so miteinander quasi mit jemandem zu spielen, der nicht am selben Ort ist, weil er es vielleicht erstmal nicht sein kann. Richtig. Ne? Und weil man eben die Möglichkeit hat, halt auch jederzeit auszusteigen. Du brauchst niemanden rauswerfen, du brauchst nicht irgendwo hinfahren. Und gut, das ist ja natürlich auch blöd, weil man sollte ja schon noch so ein bisschen realen Bezug zueinander haben, aber in der Hinsicht finde ich es echt cool. Ja? Ich habe so neue Freunde kennengelernt, bei denen ich dann noch später Silvester gefeiert habe. Also solange man noch ein reales Leben hat, ist es ja auch unverfänglich, dann natürlich nebenbei mal im Internet miteinander zu spielen. Aber ich finde das schon eine coole Sache, so miteinander im Internet. Schon gut. Auf jeden Fall. Ja. Da müssen wir übrigens mal gucken, wegen Minecraft, ob man ist, kennst du dich da so technisch aus, ob es möglich ist, dass man so einen Server bei sich einrichtet und dann halt auf dem quasi Heimrechner von dem man spielt? Ich habe keine Ahnung, ich glaube mal, der hätte was so gemacht, oder? Bezüglich der Minecraft-Geschichte habe ich, dann läuft es nicht rund um die Uhr und das ist so der Grund. Ach so, ja, okay, gut. Aber wir driften ab, dass das jetzt so ein bisschen hinter. Warum denn den Nerd-Kumpels kein... Doch, der rund um die Uhr läuft. Ja, eben schon, aber... Der hat andere zu tun. Nee, aber ich hätte... dazu habe ich dann noch Infos. Ja. Gut, Entschuldigung, dass wir jetzt so gleich gerade eben so ein bisschen abgedriftet sind und ihr wahrscheinlich dicke Fragezeichen in den Augen habt. Schweifen wir nicht gerne ab. Ja, aber wir schweifen ja manchmal wenigstens so ab, dass man noch was versteht, wovon wir überhaupt reden. Ja? Ja. Okay. Ich guck nochmal in meinen... Auf jeden Fall coole Idee. Und danke nochmal für die Schenk. Ne? Welches? Den Kalender. Also das Notizbuch. Ja, das ist doch schon ewig her. Ja, schon ewig her. Aber ich finde das eine coole Idee. Ein Pluspunkt. Holger meint, ich habe... wie heißt das? X17. Ist das X17? Ja. Ja. Ich habe das X17 Notizbuch gehackt, quasi. Ja? Und der Geschäftsführer hat sich bei mir gemeldet. Hm. Und hat gesagt, dass er das eine coole Idee findet. Also ich habe im Prinzip, ich verlinke den Beitrag, wie immer, in den Shownotes. Ich habe im Prinzip nur eine Hülle drum gemacht, ne, und da mein personalisiertes Cover quasi dadurch ermöglicht. Genau. Und der Geschäftsführer von dem Unternehmen, die diese Notizbücher herstellen oder machen, der fand das ganz cool und möchte das halt... entwirft jetzt eigene Designs. Nee, wollte das halt jetzt nur irgendwie auf seinem Blog oder Internetseite irgendwie mitverwenden. Ja. Das Foto von dir. Ja, und einen Link zu dem Beitrag oder wie auch immer. Ja. Genau, und dann hatte ich einen kleinen Fachtalk mit ihm über mobile Notizerfassung, haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht. Das Problem ist ja bei so einem großen Notizbuch, du kannst nicht mal unterwegs, wenn er, also bei mir ist es so, wenn ich... Deswegen habt ihr ja auch kleine davon. Ja, aber auch da gibt es ja so ein paar Sachen zu beachten. Wenn man so das intensiv benutzt, dann stellt man das halt fest, ne? Das fängt an bei der Art und Weise des Notizbuches, dass wenn du erst dich hinsetzt und aufblätterst und so, das funktioniert halt nicht. Kennst du Reporterblöcke? Hm. Ach so, hier diese Notizblöcke, die nach oben weggeklappt werden. Moleskine. Nein. Die das vom Benjamin Blümchen. Carla Kolumna. Ja. Carla Kolumna. Kolumna? Oder so. Ich weiß nicht. Ist auch egal. Ja. Aber die Reporterin. Genau. Hm? Nee, und dann ist ja so, wenn du ein Notizbuch hast, was nach oben wegklappt, das kannst du besser in der Hand halten. Und darüber habe ich mich mit ihm halt intensiv ausgetauscht, ja. Über das mehrere Mails. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, aber sie haben sowas in Planung. Ja. Und, Neue X18. Ja, war ganz interessant gewesen. Ja, 18. Keine Ahnung, wie es heißen wird. Ah doch, er hat's mir gesagt, ich hab's vergessen. Soll man das jetzt sagen? Ist das nicht noch ein Prototyp? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob es den Prototyp schon gibt. Auf jeden Fall fand ich interessant, wie er halt wirklich nachgefragt hat, warum ich halt einen bestimmten Typen bevorzuge und was wohl meiner Meinung nach da der Vorteil ist und so. Ja. Fand ich gut, dass er halt wirklich, also die machen halt nichts anderes als Notizbücher. Also es gibt ja diese Art von Notizbüchern schon von anderen Herstellern, aber ja. Kostet halt auch sein Geld, ne? Ich kann sagen, ja. Ich habe mal nachgeguckt. Na, hier ist um Moleskine, also ich habe hier, was ist? Das zweite Mal. Das ist A4, A5, A6, also so ein so ein A6 Notizbuch, also so ein Moleskine Reporterblock kostet ja 10, 20 Euro? Kostet der 10er nur? Ich glaube, der kostet 10 Euro oder 15 Euro. Ja. Ich weiß es nicht. Und ich habe neulich durch Zufall in irgendeinem Laden gesehen, so ein No-Name, der kostet 2,99. Ja. Hörst du? Du kannst auch so ein Füllig-Notizbuch holen. Also, willst du die Schokolade haben oder kann ich die essen? Danke. Ich muss auf meine Linie achten. Ich auch, aber erst ab Februar. Hast du dir vorgenommen? Hab mir vorgenommen. Ja. Das ist wie ich mit dem Rauchen aufhören, ne? Wolltest du machen? Abends höre ich immer auf. Mhm. So, mittags fange ich wieder an. Nee, weil jetzt stehst du erst mittags auf, ne? Nee. Ja, eben. Rauchen aufhören ist für dich keine Option? Doch, schon. Also, ich habe aufgehört mit Rauchen und bin dadurch viel sexier geworden. Sexiest man alive. Ja. Nee, Rauchen macht schön und intelligent. Nicht rauchen meine ich natürlich. Nicht rauchen. Hast du schon gesehen, die Berliner U-Bahn, die neuen mit digitalen Bildschirmen an der sowohl im Innenbereich als auch eine digitale Anzeige nach außen hin für die Fahrgäste, die vor der U-Bahn stehen, ein Bildschirm. U55? Nee, die U5 tatsächlich auch. Ich bin heute mit einer gefahren. Ja, achso, fährst ja kaum U-Bahn, okay, alles klar. Ich bin noch hier, der mit dem Ferrari. Dann brauche ich dir sagen. Hast du meine Bilder bekommen, die ich dir geschickt habe? Natürlich, aber da ich ja meinen Rechner so gut wie nie mehr anhab. Ich habe dir zwei Bilder geschickt, du das in deinem Auto. Ja, aber eine ZIP-Datei, da waren zwei Bilder drin. Stalkst du mich? Da bist du in deinem Auto drin. Von, und zwar aus, Ach so, wo du von vorne fotografiert genau, hast. Genau. Wo sind wir da gekommen? Ich war Marien? Podcast? Doch, wir waren mal Marien. Aber ich weiß nicht mehr, was wir da gemacht haben. Irgendwas war da. Ja. Aber wenn du nicht U-Bahn fährst, verpasst du ja die lustigsten Stories. Ja. Ich bin so froh, dass ich keine U-Bahn mehr fahre. Naja, es kommt immer auf die U-Bahn an. Es gibt in Berlin U-Bahn-Linien, mit denen fährt man U1. Lieber nicht. Nee, U1, glaube ich, geht noch. Was ist die U2? Nee, U8, die U-Bahn-Linie, die nicht so schön ist. U8, ja. U8 ist, glaube ich. Also nicht gegen euch, wenn ihr so auf der U8-Linie wohnt, aber U8, ihr wisst das selber. Da ist manchmal ein Volk unterwegs, da möchtest du dich echt unterm Sitz verstecken? Ja. Okay. Erzähl's mir nach der Sendung. Aber nee, ich habe eine coole Story erlebt. Also cool. Also skurrilweise gewesen. Hm? Und zwar, da ist ein Typ. Bei mir in der U-Bahn steigt immer eine Blinde ein mit Hund. Ja. Und die setzte sich halt hin mit ihrem Hund. Ja. Und auf jeden Fall stieg eine Station später ein Typ ein. Hm? Und der trat den Hund auf den Schwanz. Ja. Und jetzt, so ein Blindenhund kostet ja ordentlich Kohle und so. Und da sagte sie, ja, können Sie nicht aufpassen? Und sie hat halt nicht gesehen, wer es war, weil sie ist ja blind, ja. Und da meinte die neben ihr Sitzende, meinte, Entschuldigung, aber der junge Herr ist auch blind. Und es war tatsächlich, ey, da ist einer eingestiegen. Also die Blinde sitzt mit ihrem Blindenhund da und der stolpert in die Bahn rein und tritt dem Hund auf den Schwanz und ist selber halt auch blind gewesen. Ja, war schon so klein ist cool. Die Welt. Ja. Da tritt der Blinde auf den Blindenhund. Jetzt zieh mal schnell hintereinander. Wollten wir nicht am Anfang eigentlich eine Hymne spielen? Nö, machen wir ab nächste Folge. Jetzt kommen wir auch nicht mehr. Na, jetzt auch nicht mehr. Das sind anderthalb Stunden rum. Ach komm, wir fangen nochmal an. Nee, machen wir nächste Folge. Jetzt machen wir die russische, ne? Na klar. Ich hätte eigentlich gedacht, so die chinesische oder so. Weil China eine Menge für uns tut. Drehen wir hier alle Geräte auf den Tisch um. Ja, steht überall drauf, mit in China. Nee, Made in China. Die nordkoreanische. Wer sie nicht kennt, die Geschichte. Holger, komm, erzähl uns mal die Made in China-Geschichte. Was? Made in China, da ist eine Geschichte hinter. Ja? Erzähl mal. Weiß ich nicht. Okay, pass auf. Wenn ihr jetzt gerade Auto fahrt, fahrt rechts ran, nicht, dass ihr einschlaft. Also, es war einmal eine kleine Made, ja, die hatte quasi auch eine Madenmutter, wie jede kleine Made. Und die Made sagte zu ihrer Mutter, Mama, ich werde mal was ganz Großes, ich werde die Welt bereisen und so. Und da sagte die Mutter, da werde ich mir mal ganz schön Sorgen machen, wenn du so weit weg bist und so, und dann weißt du ja nicht, wo du bist. Und da sagt die kleine Made, weißt du was, Mama, wir machen das so, dass ich einfach immer auf irgendwelche Sachen raufschreibe, wo ich gerade bin. Und dann kriegst du das halt mit, ne, wenn du dann mal die Augen offen hältst. Die Mistmade. Und deswegen steht halt auf den Sachen so Made in China, Made in Peking. Und dadurch weiß die Madenmama immer, wo ihr kleine Made gerade sich trippt. Ja. Fein. Das ist die Madengeschichte. Deswegen Made in China, Made in GDR. Okay. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen traurig. Okay, ich halte dich auf. Kennst du den... Okay, auf weiter. Ja. Was? Kennst du den Mord auf der Janowitzbrücke? Was? Gesundheit. Wann war der gewesen? Weiß ich nicht. Nee. Also, Herr und Frau Lücke ging über die Janowitzbrücke. Da stach eine Mücke Herr Lücke ins Genicke. Da nahm Herr Lücke seine Krücke und schlug die Mücke in 1000 Stücke. Das war der Mord von der Janowitzbrücke. Wie viel Zeit haben wir noch? Nee, weil ich habe jetzt auch eine coole Story noch, ja? Ja. Apropos Janowitzbrücke oder wie? Nee, pass auf. Also, ich gucke gerade auf die Uhr. Okay, wir machen es einfach. Also, pass auf. Muss ich dir eine Geschichte erzählen, ja? Also, als ich damals bei der Bundeswehr war, ja, bin ich ja immer... Früher, als du noch jung warst. Genau. Bin ich ja immer nach der Bundeswehr, ich musste immer nach Leipzig fahren, von Berlin nach Leipzig. Und dann kam ich halt den einen Tag kam ich in Berlin an und stehe auf dem Bahnsteig und wollte gerade runter zur S-Bahn gehen. Ja, und auf jeden Fall, da kam dann so eine alte Dame auf mich zu und meinte, Entschuldigung, können Sie vielleicht auf meinen Koffer aufpassen? Es klingt ein bisschen blöd, aber ich muss jetzt schnell noch hier mir Fahrkarten holen. Und der ist mir so schwer, den jetzt die Treppen runterzutragen. Der piept doch. Und dann sage ich, ja klar, wenn es schnell geht, kein Problem. Und die Dame verschwindet halt. Und dann stehe ich da, eine Minute vergeht, zwei Minuten vergehen und die kommen nicht wieder, ne? Dachte ich, ja scheiße, ey, lässt den Koffer jetzt einfach stehen. Nee, kannst du nicht machen, was der Dame ja sagt, passt auf. Kommt ein Bundespolizist auf einmal die Treppe hoch, ne? Mit einem Kollegen, gucken mich an, sagen, Tag, wo wollen Sie denn hin? Ich sage, ja, eigentlich nach Hause, aber ich muss hier noch auf den Koffer aufpassen. Dann sagen die, aha, ist Ihr Koffer? Ich sage, nee, ist nicht mein Koffer. Ich passe mal auf. Nein, der gehört niemand. Dann sagt er, wem gehört denn der Koffer? Er gehört einer alten Dame, die will halt eben nur schnell Fahrkarten holen. Die hat keinen Bock gehabt, den mit runterzuschleppen. Dann sagt er, na, kommen Sie mal kurz mit uns mit. Dann sage ich, nee, ich muss ja auf den Koffer aufpassen. Ich kann ja einfach mitkommen, den Koffer hier stehen lassen. Den können Sie mitnehmen, kommen Sie mal mit. Ich sage, nee, dann kommt die hoch und dann findet die uns halt nicht mehr. Und dann meinte halt der eine von denen ganz freundlich, also ich überlegen sich, kommen Sie einfach kurz mit, wir regeln das und, ne? Und schon so ein bisschen eindringlicher irgendwie. Ich sag, tut mir leid, ich weiß jetzt nicht, was sie von mir wollen. Aber da haben sie einen Ausweis dabei. Ja, klar, habe ich immer dabei und zeigt halt meinen Ausweis, sagt da, oh gut, wir gehen mal jetzt trotzdem hier kurz auf die Wache und dann haben sie schon so mit Druck, ne? Dann sind die Treppen halt runter, da irgendwie in so eine Seitentür verschwunden, wo man immer sich fragt, wo die hingehen. Ja. Und zwischendurch telefoniert, der Koffer, ich gesagt, nehme ich nicht mit, dann haben die den mitgenommen. Ne? Ja. Und den Koffer dann halt hingestellt und dann saßen wir in dem Raum nur ein Tisch und ein Stuhl und die zwei Bundespolizisten. Ohne Fenster. Ohne Fenster der Raum. Spiegelfenster. Und ich sage, ja, was ist jetzt? Ne, wir warten einen kurzen Augenblick. Ich sage, worauf warten wir jetzt? Ja, kleinen Augenblick, Sie können sich nochmal die Story mit dem Koffer irgendwie durch den Kopf gehen lassen. Ne? Ich sage, der ist nicht von mir. Ja, nee, ist okay, alles klar, haben sie gesagt. So, wie viel Zeit haben wir noch? Und auf jeden Fall, auf jeden Fall, Du brauchst gerade so eine Spannungskurve. Ne? Dann kamen auf einmal noch zwei andere Typen rein, so in Zivil, ne? Hm. Und die waren schon so ein bisschen direkter dann und gleich gesagt, so, setzen Sie sich jetzt hier hin. Der Koffer, was ist da drin? Ich sag, ich weiß es nicht, der gehört einer alten kleinen Frau, die irgendwelche Fahrkarten holen wollte. Und dann sagt er, so, ganz ehrlich, das nehmen wir Ihnen nicht ab. Hm? Sagen Sie jetzt, was in den Koffer drin ist. Ich sag, keine Ahnung. Weiter, kann ich den Koffer aufmachen? Ich sage, das brauchen Sie mich nicht fragen, müssen die alte Frau fragen, ob sie den Koffer aufmachen, das ist ja nicht meiner. Und war mir schon komisch und so und dann fing die halt auch an, okay, wir machen jetzt, das ist jetzt kein Spaß, das ist jetzt hier wirklich ernst, Sie sagen uns jetzt sofort, was im Koffer drin ist, sonst wird das eben auch Konsequenzen haben und ich sage, ich weiß das nicht. Ich sage, machen Sie den Koffer auf und gucken Sie selber rein. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ja. Dann legt den Koffer auf den Tisch, ja. Macht den Koffer auf und guckt in den Koffer. Und weißt du, was drin war? Ja. Knochen. Knochen von den Bären, die ich gerade aufgebunden habe. Ja. Ja. Nee, die Story fiel mir bei der, genau. Die musste ich mir mal anhören. Und ich habe sie jetzt in, weiß ich nicht, in 5 Minuten gemacht oder so. Der Typ hat sie erzählt, hat die Story erzählt, ausgeschmückt in 10 Minuten. Ja. Und du warst danach so sauer, dass sie nicht echt war, weil du hast dem jedes Detail geglaubt, ne? Ja. Ja. Genau. So, jetzt kennt ihr sie auch die Story mit dem Bären im Koffer. Weißt du, wo mich das komisch vorkam? Warum? Als die anderen Typen ins Zivil reinkamen und sagen, sitzen Sie sich, da war ich mir, hä? Ja, wieso sind die nicht? Schon. Nee, ich habe nicht gesessen, ich habe gestanden, habe ich gesagt, ich habe schon gesessen. Ich meinte natürlich, ich habe noch verstanden. Ja. Nein. Also, die Story könnt ihr euch merken, könnt ihr gerne mal probieren bei Freunden. Ja. Wenn ihr oder beim ersten Date vielleicht, wenn mal kein Gespräch aufkommt. Einschlafen. Ja. Macht's einfach mal. Okay. Ja. Da könnt ihr mal so üben, so Spannung aufzubauen. Ja. Und wichtig ist, während der Story immer Zustimmung einholen. Und so Geschichten sagen, wie kennst du hier, wenn man da die Treppe runtergeht, links kennst du doch. Und dann, ja. Und dann nicht zu viele Informationen rausgeben, sondern wirklich. Ja. Die Spannungskurve. Ja. Witzig war, ich habe, ich mache nebenbei, schreibe ich noch sowas wie, wie soll man sagen, sowas wie eine kleine Story, ne? Ja. Und ich habe das Leo mal so lesen lassen. Und da sagt er so, ich sage zu ihm, und wie ist so, ist spannend, ist okay. Und dann meint er zu mir, Papa, weißt du, was du machen musst? Du musst, wenn eine Story besonders spannend ist, musst du schreiben, musst einfach aufhören und musst schreiben, Fortsetzung folgt. Dann lesen die nämlich auch den folgenden Teil noch. Mhm. Wo ich dachte, nicht schlecht. Mach's, er hat es schon durchschaut. Nee, er hat es gesehen, weil ich habe so gemacht bei den Sachen. Ihm ist es halt aufgefallen. Ne? Genau. Pfeife. Ja, fand ich ja gut. Hast du gerade Pfeife zu meinem Kind gesagt? Und zu dir. Achso, dann gut. Ja. Ja. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, entschuldige, du hast, ach, das ist kein Stift, ich habe den in der Hand. Rümmel. Ich hätte Steinchen legen können. Na, ist egal. Ich habe einen Titel für die Sendung. Was hältst du denn davon? Wir lassen die Zuschauer. Die alte Dame und der Koffer. Bären aufbinden. Nee, aber die alte Dame und der Koffer ist doch viel, wo man sich fragt, worum geht's in diesem Podcast wohl? Um eine alte Frau mit dem Koffer? Wie füllen die anderthalb Stunden mit einem Koffer? Weil wenn wir jetzt aufhören, dann müssen die den Podcast bis zu Ende hören. Wollen wir jetzt aufhören? Ja, wenn wir jetzt aufhören aufzuzeichnen. Ja? Weil du hast ja die Geschichte jetzt sozusagen zum Ende erzählt. Ach so, so meinst du das. Genau, dann fragen die sich die ganze Zeit. Na toll, jetzt habe ich ja anderthalb Stunden gehört. Für so Nein, also. Warum? Wir zwingen euch ja nicht dazu, den Podcast zu hören. Nein. Aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, selber was dazu beizutragen. Genau. Und wenn ihr das machen wollt, wenn ihr selber was zu dem Podcast beitragen wollt, sei es Anregungen oder Inhalte, dann könnt ihr eine E-Mail schicken an, oh Gott, wohin? Anders. Ihr geht einfach auf www.selfmedia.de/blog, da ist ein Kontaktformular bestimmt irgendwo. Ist doch, oder? Kontaktformular? Oder ihr klickt. Na, das ist Impressum, ne? Ja, im Impressum steht eine E-Mail-Adresse, genau. Da könnt ihr eine Mail hinschicken. Oder, die können wir ja sagen, wenn die im Impressum steht. Wie ist denn die? selfmedia@googlemail.com oder so, ne? Ich habe mir den Impressum ja nie geguckt. Ich guck selber mal rein, was der Mensch, der die Internetseite macht, da reingeschrieben hat. Da oben steht's. René@selfmedia.de. Also, Mit diesem, wie heißt das? Ohne Akzent. Okay. Also entweder schickt eine Mail an René@selfmedia.de oder ihr geht einfach auf die Seite, klickt auf, also www.selfmedia.de/blog, klickt auf Podcast, klickt auf Podcast-Liste und dann gibt ihr einfach einen Kommentar ab. Oder Kontaktformular, gibt es sowas ja auch? Hast du mich eben schon gefragt? Da habe ich dich aufs Impressum verwiesen. Nee, gibt's nicht. Also ihr könnt auch, wenn ihr in der Lage seid, einen Kommentar da lassen. Wenn nicht, meine Handynummer steht auch im Dingensbums da und da könnt ihr zur Not auch mich anrufen und dann schreibe ich mir schnell auf. Hab ja einen Notizblock, wo ich mir das reintragen kann. Da steht nicht wirklich deine Handynummer. Natürlich. Impressumspflicht. Zeig. Hier. Ist ein Ding. Ja, musst du machen. Da habe ich dir nicht erzählt, dass mich tatsächlich jemand angerufen hat herzlichen Glückwunsch den Schlangeneltern, oder wie? Nee, und zwar, Entschuldigung. Oh, erstmal noch eine Brezel. Klingelte mein Handy einst, siehst du, habe ich gleich mitten in der Nacht. Nee, das war tagsüber. Da ruf ich mal an, mitten in der Nacht. Und da rief, habe ich das nicht schon erzählt? Habe ich das nicht erzählt, dass mich jemand angerufen hat und sagte... Ja, da rufen immer so viele Leute an, ich weiß es nicht. Und sagte zu mir, ich bei meinem iMac funktioniert das und das nicht mehr. Ich wollte mal fragen, was es kostet. Ich sage, nee, das kenne ich nicht. Entschuldigung, da müssen Sie sich verwählt haben. Und dann sagt die, nee. Wie war denn das? Die wollte irgendwas. Ja, bestimmt, weil du deinen Bericht da drin hattest, weil die wollte irgendwas über ein iMac wissen. Hm. Und ich sage, welche Firma wollten Sie denn anrufen? Ja, na René. Ich wollte Sie anrufen. Und ich auf jeden Fall ging es dann hin und her und sie wollte irgendwas von mir wissen, was das kostet oder so. Ja. Und dann hat sich rausgestellt, die ist tatsächlich übers Internet auf den Blogbericht gekommen mit der Graves-Reparatur und dachte, sie ruft Graves an. Ja. Kann man machen. Ja. Also, Jungs und Mädels da draußen, ich bin nicht Graves. Ja, und das passt ja auch, irgendwas ist doch immer. Oh. Klar. Ja. Irgendwas ist doch immer. Und es ging eine Weile hin und her, wo sie zu mir dann immer sagte, lassen Sie mich doch erstmal sagen, was mein Problem ist. Ich sage, wen wollen Sie denn anrufen? Ja. Ich sage, haben Sie sich verwählt? Welche Nummer haben Sie denn gewählt? Na, deine. Und dann hat sie mir die Nummer angesagt. Ich sage, ja, das ist meine Handynummer. Wo haben Sie denn die her? Ja. Na, die habe ich auf der Internetseite gelesen. Ja, und dann hat sie irgendwie rausgestellt, sie wollte halt Graves anrufen. Und ich sage, ich bin nicht Graves. Du bist Marcel Davis. Ja, genau. Von 1 und 1. Ja. Egal. Ja, ihr konnt auf jeden Fall. Siehst du, da hast du davon. Das habe ich nun davon. Mit den Google-Hacke. Ja. Hör ich auf mit dieses Jahr. Ja. Guter Vorsatz. Okay, letzter Podcast. Der letzte Podcast wird so nicht. Ja. Okay. Sind sie 180? Das wären sie noch. Ach so. Ja, heuer. Ja. Also, schön, dass ihr den Podcast bis zu Ende gehört habt. Absolut. Für die Omi-Geschichte. 1:38. Achso, da muss ich ja schon mal den Closer rausholen. Ja, hol mal den Closer raus. Also, für die Nicht-Fernsehleute oder Radioleute unter euch. Ich suche jetzt nach der Abschiedsmelodie. Die Abschiedsmelodie. Wo wird sie sein? Bestimmt in der... Ja, jetzt immer Ordner machen. In der App Musik. Bestimmt. Und Closer. Läuft sie schon? Oh, da ist er. wir machen es nicht ganz laut. Ja, ja, also ich würde sagen, das war es dann schon fast für die 22. Folge. Ja. Eine Schnapszahl. Ja. Passt ja. Inhalt, schnapsmäßig. Ein Schnäpschen. Ja, und wie gesagt, wenn ihr was zu sagen habt, dann sagt es einfach, sagt es uns und wir posaunen das raus in die Welt. Genau, bei Facebook. Bei Facebook? Ja. Da gibt's Google Plus. Google Plus. Aber da weißt du jetzt keiner. Ach nee, Twitter. Twitter. Ja. Ja. Ihr kriegt schon irgendwie hin. Genau. Irgendwann haben sie auch deine Telefonnummer ausgerichtet. Ansonsten verbreitet diese Adresse einfach und es wird schon irgendjemand dabei sein, genau, der in der Lage ist, mit uns in Kontakt zu treten. Genau. Teilt uns. Teilt uns. Und gibt uns Sternchen und. Ja, man macht alles, was, was uns verbreitet. Was euch Spaß macht. Okay. Gut, ich würde sagen. Weitere Infos zu diesem Podcast. Warte mal. Wir hören kurz zu. Unter www.silfmedia.de/blog. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik schicke bitte eine Mail an podcast@silfmedia.de. Ja, siehst du, podcast@silfmedia.de wäre es gewesen. Weißt du die immer noch nicht? Nee, jetzt ja. Gibt's die wirklich? Weiß ich doch nicht. Ja, bestimmt. Bestimmt. Gut. Ich weiß es nicht, du bist wir sind zu spät. Wir müssen schon längst fertig sein. Ja. Wir sind jetzt hinter der Abschlussmelodie. Bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss.